der Andrea Graf das Wort übergeben. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung, hier über dieses Thema Opposition und Widerstand in der sowjetisch besetzten Zone und der DDR sprechen zu dürfen. Es scheint fast so, als ob es eine Schwemme an Literatur über dieses Thema gibt. Nichtsdestoweniger lässt sich diese Schwemme auf ausgewählte Dokumentenpublikationen und einige Aufsätze reduzieren. Es gibt bislang nur sehr wenige Arbeiten, die den Gesamtkontext von Opposition und Widerstand in der SBZ-DDR im Blick haben. Da ist in erster Linie zu nennen Erhard Neuwirths voluminöses Werk Geschichte der Opposition, das meines Wissens auch noch kostenlos bei der Bundeszentrale für politische Bildung bezogen werden kann. Aber dieses Werk krankt unter anderem an einem Grundmangel, der darin besteht, dass sich vieles bei ihm um die Rolle der protestantischen Pfarrer zentriert, bei ihm quasi Kirche per se als Opposition erscheint, was nicht ganz so falsch ist, weil sie als institutionelles Gefüge durchaus im widerständigen Bereich gegenüber der Staatsmacht agierte. Es gibt weitere Riesenprobleme. Er hat sich natürlich nur gestützt auf das, was er selbst gesammelt hat. Das fällt auf, wenn man beispielsweise mal anschaut, was er alles unter dem Gesichtspunkt Anarchismus subsumiert. Das ist gelinde gesagt lächerlich und, um es weiter auszuführen, letztlich nichtssagend. Nichtsdestoweniger ist das eine Pionierarbeit, die Erhard Neuwirth mit dieser Untersuchung geleistet hat, an der man nicht vorbeigehen kann. Will man allerdings so ein wenig Abtrünnige, die heute aus dem Geschichtsbild ausgeklammert werden, dort finden, wird man es schwer haben. Es gibt weiter nach wie vor für mich eine der wichtigsten Dokumente der DDR-Opposition von Wolfgang Rüttenklau, Aktion Störenfried. Wolfgang Rüttenklau gehörte ja in den 80er Jahren zur Umweltbibliothek in Berlin in der Griesinger Straße. Der hat das also im Prinzip aus der Sicht des Zeitzeugen geschildert, erhebt sich jedoch weitgehend darüber, indem er auch aufgrund seiner intimen und detaillierten Kenntnis der verschiedenen Gruppen, wie sie in den 70er Jahren sich begannen in der DDR herauszubilden, auch über diese Gruppen schreibt. Dann gibt es eine Reihe von lokalen Studien, beispielsweise von Udo Scheer, über die Jenaer Opposition der 70er, 80er Jahre. Also eine sehr differenzierte Innenansicht eines oppositionellen Substrates in einer mittleren Stadt der DDR. Es gibt mittlerweile, und das hat ja Yves gesagt, indem er auf die Sendung des Deutschlandfunkes rekurrierte, den wiederholten Beweis einer allgemeinen Tatsache, die da lautet, die Geschichtsschreibung ist die Geschichte. Trotz dieser von mir angedeuteten scheinbaren enormen Fülle an Literatur gibt es faktisch eigentlich keine Forschung zum Feld Opposition und Widerstand. Wir wissen recht viel über die Entwicklungen in den 70er, 80er Jahren. Darauf will ich mich auch natürlich konzentrieren. Wir wissen recht wenig über die frühen Jahre der SBZ, der DDR, vor allen Dingen über die zweite Hälfte der 40er und die frühen 50er Jahre. Da gibt es gerade von Anarchisten der alten Bundesrepublik manches Ausgegrabene, was einer tiefen Prüfung überhaupt nicht standhält. Also da beispielsweise in dem berühmten Buch von Günter Bartsch, Anarchismus in Deutschland, in zwei Bänden, in drei Teilen wird das wahrscheinlich genauer sein, da steht eine ganze Masse über Willi Jelinek aus Zwickau drin. Davon stimmt 70% überhaupt nicht. Das ist im Prinzip zusammengeschrieben worden aus dem Hörensagen eines älteren Militanten. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn man sich mit dieser Literatur befasst und unkritisch übernimmt. Ich sagte, die Geschichtsschreibung ist die Geschichte. Das ist, haben die 68er der Bundesrepublik in der Vergangenheit schmerzlich erfahren müssen. Es gibt im Eigentlichen auch über die 68er-Bewegung der Bundesrepublik zwar eine Fülle an Literatur, aber man bleibt seltsam unbefriedigt, wenn man sie gelesen hat. Und das hat offenbar auch einige frühere DDR-Oppositionelle veranlasst, eine Art Gegendarstellung, eine Art Anti-Neubert zu schreiben, der unter dem Titel »So haben wir das nicht gewollt« im Verlag Westfälisches Dampfboot erschienen ist, herausgegeben von Bernd Gerke und Wolfgang Rüttenklau. Ich glaube, es ist noch ein Dritter oder eine Dritte dabei. Aber auch leider muss man sagen, haben in dem Band die Anarchisten nicht geschafft, ihren Beitrag beizusteuern, sodass auch dieses Gegenbild zu Neubart, die eine ganze Reihe von Facetten anderer Gruppen andeutet, unvollständig bleibt und manchmal auch nur bedingt fachlichen Kriterien standhält. Es sind häufig Eindrücke, es sind teilweise sehr wunderschöne Essays drin, also man kommt daran nicht vorbei. Nun habe ich überlegt, aber das soweit zur Literatur, nun habe ich überlegt, wie ich überhaupt das Thema aufbauen soll. Soll ich chronologisch vorgehen oder soll ich systematisch vorgehen? Soll ich mich darüber verständigen, was ist denn eigentlich Opposition und Widerstand in einem autoritären Staat mit totalitären Facetten, wie es die DDR ja darstellte, gewesen? Habe ich zunächst darüber nachgedacht, was wäre, wenn ich also eine Typung einsetze, wenn ich sage, ich nehme Opposition und Widerstand als synonyme Begriffe, beziehungsweise auch den Begriff Opposition und Dissens, und werde versuchen, dies einmal sachlich zu unterteilen, was ich denn darunter fassen könnte. Und da bin ich darauf gestoßen, dass natürlich der Begriff der Opposition eine bestimmte Konnotation, also eine bestimmte Bewertung enthält, beispielsweise im Rahmen einer parlamentarischen Demokratie. Mit diesem Verständnis von Opposition kann ich natürlich in einer nicht-parlamentarischen, autoritären Regierungsform nichts anfangen. Also muss Opposition etwas anderes sein. Also bitte ich, wenn man jetzt über Opposition redet, von dem Verständnis, wie Opposition in dem Wechselspiel, in dem Balancespiel, in dem Fixierspiel von politischen Parteien einmal wegzugehen, sondern zu sagen, es ist was anderes. Was verstehen wir darunter? Und dann habe ich überlegt, machen wir es doch mal sachlich. Wir könnten Opposition fassen in vier Rubriken. Zunächst der soziale, die gesellschaftliche Verweigerung. Wäre eine Verhaltensform. Eine Verhaltensform, die gesellschaftliche Verweigerung. Also beispielsweise die gesellschaftliche Verweigerung, nicht teilzunehmen an der 1. Mai-Demonstration. Westradio zu hören und nicht Ostradio zu hören. Also etwas, was jeder so ganz allgemein macht, nicht teilzunehmen, nicht mitzumachen. Das indiziert aber noch kein politisch bewusstes Handeln. Eine nächste Verhaltensform, die zweite, wäre dann der soziale Protest. Ein sozialer Protest kann in den politischen Protest umschlagen, muss es aber nicht. Beispielsweise kann ich betriebliche Interessen durchsetzen. Ich kann sagen, es ist uns zu wenig Geld oder die Arbeitsbedingungen sind beschissen, die müssen geändert werden oder die Maschine tropft, das ist eine Gefahr für Leib und Leben. Das wäre so eine Verhaltensform, das man als sozialen Protest bezeichnen könnte. Aber der Streik als solcher, der ja in der DDR in den 50er, 60er Jahren immer stattgefunden hat, wäre schon eine Art Höhepunkt, wo sozialer Protest in politischen Protest umschlagen könnte, aber noch nicht unbedingt politischer Protest sein muss. Dann gibt es die Form, die dritte Verhaltensform wäre die der politischen Dissidenz. Also mich ganz bewusst gegen etwas artikulieren, mich gegen etwas definieren, aber auch natürlich nicht nur gegen, sondern auch für etwas. Und da könnte man sagen, dass es da drei Facetten dieser politischen Dissidenz gäbe. Das wäre einerseits eine reformsozialistische Opposition, der es um die Reformierung des Sozialismus, nicht um dessen Abschaffung, der es um die Reformierung der DDR und nicht um dessen Abschaffung gegeben hat. Es wäre zweitens in diesem Bereich bürgerliche Opposition, die also sagte, wir wollen parlamentarische Demokratie und Wiedervereinigung. Wir haben mit dem Sozialismus als solchen, mit der DDR, gar nichts am Hut. Und die bis hin zur Wirtschaftssabotage agierten. Und in einigen dieser Ökologie- und Menschenrechtsgruppen, wie sie sich Ende der 70er Jahre herausbilden, trafen sich die Kräfte der reformsozialistischen Opposition und der bürgerlich-politischen, der bürgerlichen Opposition. Sie trafen sich. Die bezeichnet man dann wiederum als Bürgerrechtsbewegung, obwohl sie trafen sich nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, nur bis zu einem gewissen Punkt, wo es gegen die DDR als solche ging, wo es darum ging, Verbesserungen zu erreichen. In ihren Zielvorstellungen divergierten sie. Das zeigte sich dann ganz klar nach 1989, weil man muss ja die DDR verstehen als eine Art Schnellkochtopf, der unter Druck stand. Und erst als der Deckel weggenommen wurde, konnte man sich ausdifferenzieren in die einzelnen politischen Optionen. So nahm es beispielsweise nicht ein Wunder, dass eine Vielzahl von Leuten, die Mitglied der Umweltbibliothek waren, wenn man so will, einer anarchistisch verfassten Gruppierung, plötzlich bei der SDP, also der Sozialdemokratischen Partei der DDR, beim Neuen Forum, bei anarchistischen Gruppen oder bei Demokratie Jetzt oder dem demokratischen Aufbruch plötzlich auftauchten. Und natürlich dann die einzelnen Entwicklungen dieser Parteien in aller mit all ihren politischen Zickzacklinien mitgemacht haben. Eine dritte Opposition im Felde der politischen Dissidenz wäre dann die sogenannte soziokulturelle Opposition. Das heißt, es haben sich neue Gruppen herausgebildet, die sogenannten politisch alternativen Gruppen, auch Umweltgruppen, Friedensgruppen, Menschenrechtsgruppen, die allerdings häufig nicht mehr von den Alten bestückt waren, sondern von relativ jungen Leuten, die in der DDR geboren waren, meist schon Jahrgang 60 waren, manche noch Jahrgang 50, aber die meisten schon in den Jahrgang 60, die also eine neue Kultur des Umgangs miteinander praktiziert haben. Ich werde im Einzelnen auf diese Gruppen dann noch eingehen, weil die mir auch persönlich am nächsten gestanden haben. Das wäre also, wenn man so will, die dritte Verhaltensweise, die man sachlich unter dem als Opposition und Widerstand klassifizieren könnte. Es gibt dann eine vierte Verhaltensweise, also nach der politischen Dissidenz, dann die Form des Massenprotestes. Massenprotest hat es in der DDR eigentlich nur zweimal gegeben. Einmal am 17. Juni 1953 mit dem Arbeiteraufstand, beziehungsweise einige sagen, es wäre auch ein Volksaufstand gewesen. Da gehen die Meinungen in der Forschung auseinander. Und dann erst wieder mit der Bewegung um den Herbst 1989 herum. Die vielen kleinen dezentralen Bewegungen um 56 werden kaum als Massenprotest durchgehen werden. Aber die große Frage, wie verhalten wir uns mit der großen Gruppe derer, die den Exodus aus dem gelobten Land favorisierten, die also ausreisen wollten, gehören die zum Massenprotest? Es gibt Autoren, die sagen, das ist der eigentliche Hegemon des Umwälzungsprozesses in der DDR gewesen, wie Bernd Eisenberg, der selbst dazu gehörte. Andererseits haben gerade die politisch alternativen Gruppen mit diesen Ausreisern enorm zu tun gehabt, indem sie sie häufig nur als Trittbrettfahrer und als in ihren politischen Bemühen eingeschätzt haben. Also da wird man noch in der Forschung weiter auseinandergehen. Das wäre also die eine Variante, über wie man also sich dem Thema Opposition und Widerstand in der SPZ nähern könnte, indem man sachlich untergliedert. Ich habe mich allerdings für die chronologische Variante entschieden, mit einer eindeutigen Akzentuierung auf die Zeit ab 1976, weil es da auch von den Forschungsresultaten am einfachsten scheint, klare Aussagen zu treffen. Also, was verstehe ich denn eigentlich prinzipiell unter Opposition im Kommunismus? Ich verstehe prinzipiell unter Opposition im Kommunismus eine Verhaltensform, die den allumfassenden Herrschaftsanspruch in Frage stellt, begrenzt oder eindämmt. Basta. Eine solche Verhaltensweise meint widerständiges Verhalten. Dieses widerständige Verhalten kann organisiert erfolgen, kann nicht organisiert erfolgen, kann in Gruppen erfolgen, aber auch individuell wie auch institutionell. Jegliches Verhalten ist mithin an der konkreten Situation zu messen. In meinem Fazit werde ich diese These nochmal aufnehmen. Es gab in der DDR kein Oppositions- und kein Widerstandsdogma. Es ist nochmal zu betonen, jegliches Verhalten ist an der konkreten Situation zu messen. Václav Havel sagte, wir waren beides, wir waren Exekutor und Opfer zugleich. Und Jens Reich hat beispielsweise im Blick auf das Verhalten in der DDR eine Typung ausgedrückt, indem er vier Gruppen von Menschen fixierte. Zunächst, es gab sie wirklich, die Überzeugten, die Ehrlichen, die Fanatischen, die Idealisten und Gläubige. Aber mit der Zeit wurden diese Narren in Christo immer seltener. Die Zyniker, die Karrieristen, die Pragmatiker und die Planerfüller nahmen ihre Plätze ein. Ein weiterer Teil verhielt sich überzeugt, stand aber zur Umkristallisation, wie es Rudolf Barrow einmal ausdrückte, bereit. Eine dritte, die größte Gruppe, verhielt sich angepasst bis unpolitisch, verlängerte jedoch durch ihr passives Funktionieren die Agonie. Diese Gruppe hatte Angst vor den existierenden Machtstrukturen und wartete auf Wortführer. Diese Gruppe war die schweigende Watte, an der die DDR letzten Endes gescheitert ist. Die vierte, die kleinste Gruppe, bestand aus aktiven Dissidenten und Reformern, die energisch Reformen verlangten, sich aber in den engen Horizonten einer fraktionierten Öffentlichkeit verloren. Sie erzeugte gleichsam eine Vielzahl von Monaden ohne die Fähigkeit, eine Logistik des kritischen Ganzen zu bilden. Es war ein Spiel zwischen Hermetik und Harmonie, was sich in der DDR abspielte. Die Gruppe der zur Umkristallisation Bereiten versuchte in ihrem Inneren einen autonomen Freiraum zu erhalten, der sich der Kontrolle der Macht entzog. Der Erhalt der psychischen Integrität des Individuums konnte nur funktionieren, indem man zwischen dem scheinbaren Konformismus äußerer Unterwerfung und dem Bewahren der eigenen inneren Geistesfreiheit zu unterscheiden lernte. Das, was man tat, war nicht notwendigerweise das, was man dachte. Das, was man sagte, nicht das, was man glaubte. Es galt zu lernen, wie man wachsam sein und dabei gleichzeitig folgsam sein konnte. So lebte man in einer Art hermetischer Harmonie. Diese Duplizität des Lebens bereitete den Weg für Betrug und Heuchelei, für Korruption und Lüge. Der DDR-Bürger hat sich ein Leben lang eingebracht. Er hatte sich einzubringen in ein Spiel zwischen Kompromiss und Konsequenz, zwischen Hermetik und Harmonie. Er wurde vom Staat nie angenommen, wie er war. Er wurde geformt. Der Staat indes ließ kaum Formung zu. Daher hieß sich selbst behaupten immer auch, sich dieser destruktiven und schizophrenen Welt zu entziehen, sich einen Raum innerer Einheit zu bewahren, in dem man sich bemühte, sich selbst treu zu bleiben. Aber auf der anderen Seite lebten die Menschen in dieser Gesellschaft, die sehr wohl Wurzeln in deren Persönlichkeitsstrukturen instillierte und entsprechende Anpassungsleistungen erzeugte. Das Gefühl des Nichts, der Substanzlosigkeit erschien übermächtig. Die DDR existierte und niemand wusste, wie lange. Also sah man sich die Wirklichkeit schön und wenn schon nicht schön, dann wenigstens anziehender, als sie war. Erfahrung verdampfte zu Akten eines rein physiologischen Registrierung. Und um nicht als selbstdestruktives Verhängnis auszuschlagen, liefen Reflexion und Aktion auseinander. Also immer wieder, man war beides. Man war Exekutor, man war zugleich Opfer. Hans-Peter Krüger hat diese schizophrene Situation in die Worte gefasst, dass in der DDR die Menschen eine Kultur sich selbst widersprechender Individuen entwickelt hätten. Darüber ließe sich des Langen und Breiten diskutieren. Ich möchte es aber zunächst hier an dieser Stelle erstmal lassen. Die Jahre bis zum Mauerbau, also bis 1961, waren reich an Opposition und Widerstand, auch an Verfolgungen, Repressalien und Verurteilungen. Der Kulminationspunkt dieser Jahre, der sich tief in das historische Gedächtnis eingegraben hat, waren die Ereignisse um den 17. Juni 1953. Generell kämpften in diesen Jahren sozialdemokratische, christliche, anarchistische, rätekommunistische Gruppen und Einzelpersonen bewusst gegen die kommunistische Parteidiktatur und gegen die Sowjetisierung der SPZ-DDR. Ihre Gegnerschaft war fundamental. Sie waren von Anfang an illegal und arbeiteten konspirativ. Ihr Widerstand war antitotalitär. Der Übergang vom antifaschistischen zum antistalinistischen Widerstand bruchlos. All diese Gruppen zielten auf den Sturz der kommunistischen Herrschaft, respektive ihre Ersetzung durch eine Rätedemokratie, wie es die rätekommunistischen Gruppen favorisierten, oder eine Art Gemeindesozialismus, wie es anarchistische, anarchosyndikalistische Gruppen wollten. Oder sie strebten nach parlamentarischer Demokratie und Wiedervereinigung. Eine solch reiche Zeit an Opposition, Widerstand, aber auch an Repression hat es in den späteren Jahren der DDR nie wieder gegeben. Da wir in Halle sind, sei mir gestattet, auf zwei Ereignisse hinzuweisen. 1948 fand hier in Halle eine illegale Konferenz von früheren rätekommunistisch-unionistischen Personen statt, die sich schon in der Weimarer Zeit in sehr hohem Maße anarchistischen Gedankengängen angenähert haben. Und zwar war es die sogenannte PZ-Gruppe. Das war eine Gruppe, die eine eigene Zeitschrift hatte, die sich um den proletarischen Zeitgeist gruppierte. Und ihr Motor und Generator war zu dieser Zeit der Zwickauer Willi Jelinek. Diese Gruppe machte 1948 hier in Halle eine große Tagung. Das Ziel war, die verschiedenen Gruppen, die in der sowjetisch besetzten Zone bestanden, mit sehr heißen Verbindungen auch in die übrigen Besatzungszonen Deutschlands, aber wir reden ja jetzt hier nur von der SPZ, zusammenzufassen und zu einer stärkeren Aktion zu bringen. Die hatten ihre Formierungsphase abgeschlossen. Sie hatten Flugblätter verteilt, sie hatten Flugblätter geschrieben, sie hatten sehr kritisch die Entwicklung in der SBZ analysiert, waren auch in der Lage, ihre Kameraden in den westlichen Besatzungszonen materiell zu unterstützen. Man staune, in dieser Zeit hätte es eigentlich umgekehrt sein müssen. Das heißt aber, die Schreibmaschinen, die sie nach dem Westen schickten, kamen alle aus dem Osten. Das waren also Gruppen, etwa 80 Personen, schätze ich, die damals hier in Halle zusammenkamen und auf dieser Tagung in Halle von der sowjetischen Geheimpolizei unter Mithilfe der im Auftrage der sowjetischen Geheimpolizei arbeitenden deutschen politischen Polizei, dem sogenannten Kommissariat 5, verhaftet wurden. Das hat sofort dann Folgeverhaftungen nach sich gezogen, in Dresden, in Gera und in Zwickau. Willi Jelinek selbst wurde inhaftiert, zunächst in Internierungslagern, die die sowjetische Besatzungszone auf dem SBZ-Territorium, also die die Sowjets auf ihrem Territorium hier eingerichtet hatten. Später kam er nach Bautzen. In Bautzen führte er die 1951 die Hungerkrawalle an. Wenn das irgendwie bekannt sein sollte, er war der Spiritus Rector des Widerstandes der in Bautzen inhaftierten politischen Gefangenen gegen eine sehr schlechte Ernährungssituation und gesundheitliche Betreuung der dort einsitzenden Gefangenen. Er selbst ist 1953 unter bis heute nicht ganz geklärten Umständen in Bautzen ums Leben gekommen. Seine Frau, seine Tochter, die in Zwickau lebten, wurden der Wohnung verwiesen, ihr Eigentum konfisziert, sodass sie dann später bei Verwandten unterkommen mussten. Diese ganze Gruppe ist aufgedeckt worden, weil es gelang, in diese Gruppe einen Spitzel einzuschleusen. Ich kann das nur anhand dieser Gruppe illustrieren, wie stark die Repression war von Anfang an, wie stark natürlich auch die sowjetische Besatzungsmacht gegen abweichende Vorstellungen von Anfang an agierte und wie natürlich die deutschen Behörden aus eigenem Interesse mit ihr kollaborierten. Vielleicht wird der eine oder andere den Ausspruch von Walter Ulbricht noch im Kopf haben, der da lautet, als er mit einer Initiativgruppe 1945 nach Deutschland kam, indem er sagte: Es muss demokratisch aussehen. Es muss demokratisch aussehen, braucht es aber nicht zu sein. Es muss alles, was wir tun, den demokratischen Anstrich haben. Und es war klar, dass sie nie wieder von der Macht lassen wollten. Und gegen diesen Überwältigungsanspruch setzten sich eben solche Gruppen wie die sogenannte PZ-Gruppe zur Wehr. Dann gab es hier in Halle eine schon fast legendäre Figur der Arbeiterbewegung, Emil Bohn. Er ist in den 80er Jahren verstorben. Emil Bohn gehörte zu den ganz aktiven Militanten der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands beziehungsweise deren Gewerkschaftsorganisation der Allgemeinen Arbeiterunion. Er hat Mitte der 20er Jahre eine lange Haftstrafe absitzen müssen, weil er hier mitten in Halle ein Kriegerdenkmal gesprengt hatte. Das war noch die Zeit der Dynamit-Auseinandersetzung mit dem Klassengegner. Er ist dann auch 1933 verschiedentlich... Darf ich bloß eine Anmerkung? Mit Kriegerdenkmal ist das gemeint, weil es jetzt aktuell gerade in den letzten Tagen durch die Presse geht. Dieses Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Hansering, was angeblich dort stehen soll, wo die Fahne steht, was aber weiter vorne gestanden hat. Das ist damit gemeint, das haben Mitte der 20er Jahre. Nein, das ist nach dem Krieg ist das abgerissen worden. Das war irgendwie zerstört. Nicht durch ihn. Das ist vorher versucht worden zu sprengen. Man hat es dann wieder repariert und die Leute verhaftete, haben im Roten Ochsen gesessen und man hat es wieder repariert. Das hat bis nach dem Krieg gestanden. Dann ist es erst beseitigt worden. Er ist dann in den 30er Jahren natürlich auch auch gegen den Nationalsozialismus gekämpft. Man muss sagen, dass so eine Organisation wie KAPD oder AAU nur noch an der Peripherie der Arbeiterbewegung existierten. nach 19, es saß auch im Konzentrationslager, ist dann daraus gekommen. Nach 45 hat er sich dem Aufbau zur Verfügung gestellt, trat in die SED ein, aus der er dann natürlich später wieder ausgeschlossen wurde. Das ist auch so ein Phänomen. Und hat versucht, zusammen mit Weiland aus West-Berlin die ganzen früheren Militanten der AAU und KAPD zusammenzufassen in einer Gruppe, die sich Neues Beginnen nannte und die auch ein neues Beginnen, einen neuen Anfang am Sozialismus wollte. Und er ist dann auch Ende der 40er Jahre, also ich glaube 49 ist er verhaftet worden. Er hatte hier schon einige Leute im mansfeldischen Kupferbergbau und in der hallischen Gegend zusammengeführt. Er lebte später in Halle und dann für mehrere Jahre von einem Gericht, da sind die Ermittlungen übrigens von der Staatssicherheit noch geführt worden, also muss dann ab 50 gewesen sein erst, weil dieses MFS erst seit 1950 existierte, ist dann längere Zeit im Zuchthaus gesessen und ist bis zu seinem Tode in der DDR, was glaube ich 88 war, ist er von der Staatssicherheit überwacht worden. Weil man immer wieder eine Angst hatte, ein Aufflammen dieser konspirativen Bewegung. Das nur nebenbei. Muss man ja auch Folgendes sagen, es gab ja sehr viele Sozialdemokraten in der sowjetisch besetzten Zone und die Sozialdemokraten sind ja, gab ja dann diese Zwangsvereinigung 1946, wobei die Meinungen auseinandergehen, wie weit und so weiter und so fort. Aber es ist faktisch eine Zwangsvereinigung gewesen und zwischen 48 und 50 gab es eine Reihe von politischen Säuberungen innerhalb der SED, in denen etwa 200.000 frühere Sozialdemokraten ausgeschlossen wurden. 200.000. 5.000 von ihnen kamen in Internierungslager bzw. in die Gefängnisse und bisher liegen gesicherte Angaben vor von etwa 50 Todesopfern in diesem Zusammenhang. Die ganze Frage, was ist denn aus diesen Menschen geworden? Wo sind sie politisch angedockt nach dieser Zeit? Das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann. Es steht wohl zu vermuten, dass diese Menschen sich dann in späteren Jahren am System wund gerieben haben, aber es nicht mehr vermochten, in einer politischen Formation Fuß zu fassen. Es vielleicht auch nicht mehr wollten. Sie waren ja nun alle schon etwas gesetzteren Alters. Wo sie dann sagten, dass sie jetzt nur um ihre familiären Belange sich gekümmert haben. Es gab eine Reihe von anderen Gruppen. Es gab in Erfurt eine Gruppe, die sich um einen früheren Funktionär der Kommunistischen Partei Opposition, eine Gruppe, die sich 1928 abgespalten hatte von der KPD, gebildet hat, die auch konspirativ gegen Herrschaft der SED gearbeitet hatte und auf eine parlamentarische Demokratie zielte. Da gab es auch 1948 bereits große Verhaftung. Viele haben sich dann der drohenden Verhaftung bzw. der nachträglichen Malträtierung durch die Flucht nach dem Westen entzogen. Denn bis 1961 war das Entschwinden über die grüne Grenze doch ein leichtes gewesen. Und das erklärt vielleicht auch die Frage, warum es in späteren Jahren, warum es also diesen Exodus, diesen Verlust gegeben hat, auch an Militanz, der in späteren Jahren dann plötzlich nicht mehr da ist. Der Mauerbau 1961 markiert auch in der Geschichte von Opposition und Widerstand einen tiefen Einschnitt. Faktisch ist ein Land, eine ganze Bevölkerung in Zeit und Raum eingeschnürt worden. Und diese Einschnürung in Zeit und Raum veränderte auch den Aktionsrahmen. Opposition äußerte sich plötzlich auf eine andere Art, nämlich primär als Kulturopposition. Zum Beispiel, und hier zeichnet sich der entscheidende Generationswechsel an, zum Beispiel im Umfeld von Beat und Rock'n'Roll-Veranstaltungen. Man wollte einfach, also scheinbar sind es vorpolitische Aktionsfelder, auf die man sich zurückzieht, aber nur scheinbar, denn man wollte seine Geschicke wieder in die eigenen Hände nehmen Und man wollte die Grenzen der Diktatur ausloten, indem man Lebensweisen, indem einfach neue Lebensweisen ausprobiert und praktiziert wurden. Ich kann mich entsinnen, dass in den 60er Jahren Vielzahl meiner Mitschüler unter ihrem Revers oder unter dem Hemdkragen eine Injektionsnadel trugen. Und man machte dann so und machte wieder so. Und ich war damals ein bisschen dumm. Ich habe gefragt, was das bedeutet. Da sagte mir ein alter Kumpel, ganz einfach, wir lassen uns den Sozialismus nicht einimpfen. Also man trug es mit. Man meinte natürlich immer diesen Sozialismus. Aber man sagte, wir lassen uns den Sozialismus nicht einimpfen. Bis etwa Mitte der 70er Jahre war es also diese Kulturopposition, die sich in der DDR zeigte. Und diese Kulturopposition oder überhaupt die politische Opposition setzte sich maßgeblich aus zwei Gruppen zusammen. Das sind erstens Intellektuelle, die sozialistisch orientiert waren, konspirativ, aber ohne Außenwirkung arbeiteten. Und zweitens einige Würdenträger der evangelischen Kirche, nicht der katholischen, die vom protestantischen Standpunkt aus theoretisch und partiell praktische Opposition betrieben. Die Reichweite dieser Opposition war begrenzt. Die Jugendkultur, die erfasste weite Teile. Also es gab war die Zeit, wo man wegen zu langer Haare von der Polizei auf der Straße aufgegriffen wurde und zum Friseur geschleppt. Nie mal passiert. Man stelle sich das vor, dass ich mal lange Haare hatte. Aber das nur nebenbei. Es war Gang und Gäbe. Man wurde dann kurz geschoren und wieder entlassen. Gut, das kostete damals eine Mark 35, die hat man dann gespendet bekommen. In diese Zeit des Mauerbaus, also nach der Zeit nach dem Mauerbau, fällt auch das Verstummen der Mehrheit der Bevölkerung. Und ich möchte einige Mutmaßungen darüber vorbringen, warum die Mehrheit der Bevölkerung gerade in dieser Zeit verstummte. Das sichtbare öffentliche Leben wurde zu einer Sache des Beobachtens, der passiven Teilnahme, zu einer Art Voyeurismus. Man war offen für alles, schloss a priori nichts aus dem eigenen Blickwinkel aus, vorausgesetzt, man brauchte nicht Teilnehmer zu werden, wurde nicht verstrickt. Schweigend, im pragmatischen Stoizismus, unsentimental, unter dem Schutz der Isolation, bewegte man sich im öffentlichen Raum, beobachtete das Leben auf der Straße und hielt sich durch Fantasien und Tagträume, Auto, Wohnung, Schrebergarten, Westfernsehen, Reisen und so weiter schadlos. Die Arbeiter waren eine Art schweigende Mehrheit, die sich nicht artikulieren wollte, da sie den zwischen Realität und offiziellem Sprachgebrauch klaffenden Widerspruch als unaufhebbar hingenommen hatte. Die SED versuchte, in dieses Schweigen der Arbeiter mit dem sogenannten Bitterfelder Weg einzudringen, aber dieser Versuch blieb nur ein neues, mit Proklamationen bedecktes Papier und man erkannte und tolerierte das Verstummen der Arbeiter. Selbst die Staatssicherheit fand kaum Zugang zu dieser Sphäre und dieses Schweigen hielt bis zum Ende der DDR an. Das hat leider dazu geführt, dass in der zweiten Hälfte der Herbstdemonstrationen des Jahres 1989 plötzlich die schweigende Watte zu diesen Demonstrationen gegangen ist, jene, die also in den 60er Jahren verstummt waren. Und es waren völlig andere Menschen, es setzt sich schon im Oktober an, dass völlig andere Menschen zu den Herbstdemonstrationen gingen und sie verdrängten die eigene Scham und Schande und haben Helmut Hilf gerufen. Es klingt ironisch, aber bei der Wahlkundgebung von Helmut Kohl in Leipzig am 12. Februar 1990 wankte ein großes Transparent über der Menge. Helmut nimm uns an die Hand, führ uns ins Wirtschaftswunderland. Das klingt ironisch, war aber ernst gemeint. Die Forderung nach Freiheit erlosch mit der Deutschmark-Jetzt-Bewegung. In diese Zeit der 60er Jahre, in die also dieses Verstummen der DDR-Bevölkerung fällt, ist natürlich auch ein ganz wichtiges Ereignis, das Mobilisierungswellen auslöste, nämlich die Ereignisse um den Prager Frühling 1968. Es gab Befehlsverweigerung bei der NVA. Es gab Verteilung von Flugblättern, die zur Solidarität mit den Tschechen aufrufen. Es gab spontane Kurzdemonstrationen und es gab Unterschriftsverweigerung. Also es war ja damals die Zeit, dass bei solchen Ereignissen sogenannte Zustimmungserklärungen fabriziert wurden. Und da gab es durchaus Leute, die sich dem verweigert haben. Sie sagen, ich unterschreibe das nicht. Ich unterschreibe nicht, dass ich da mit den Maßnahmen der Warschauer Vertragsstaaten die CSSR vor einem Zugriff der NATO zu bewahren einverstanden bin. Das wurde verweigert. Diese einzelnen Verhaltensweisen haben natürlich auch zu einem Zugriff der Staatsmacht geführt. Und mir ist eine Übersicht der Staatsanwaltschaft in die Hand gefallen, wo einfach mal die Statistik, wo mal auseinandergesetzt wurde, wer denn diese Delikte begangen hat. Und da sind festgestellt worden, dass 75% derer, die sich also eines politischen Vergehens im Sinne einer Solidarisierung mit dem Prager Frühling zu Schulde kommen ließen, dass 75% von diesen unter 30 Jahren waren. Es ist also eine reine Jugendposition gewesen. Von diesen 100%, insgesamt waren 84,2% Arbeiter, Arbeiterjugendliche. 84,2%. Das ist eine ganz interessante Sache, die also irgendwie kollidiert mit der vorherigen Behauptung, dass das die Arbeiter verstummten. Offenbar erst ab einem gewissen Alter verstummten sie. Und es gab nur 1,7% von diesen waren Intellektuelle. Und 8,3% Schüler und Studenten. Es waren also primär Arbeiterjugendliche. Das deutet darauf hin, dass die Selektionsmechanismen und Anpassungsmechanismen für Studenten und Intellektuelle offenbar in dieser Zeit schon gegriffen haben. Mitte der 70er Jahre lösten zwei Ereignisse einen Mobilisierungsschub für die Opposition aus, und zwar 1976, das war die Selbstverbrennung des Pfarrers Oskar Brüsewitz und die Ausweisung Ausbürgerung des dissidentischen Liedermachers Wolf Biermanns. Nun wird der eine fragen, warum ist denn diese Selbstverbrennung eines evangelischen Pfarrers, der zudem so ein bisschen als verrückt gab, nun ein solcher Markierungspunkt? Selbstverbrennung hatte es ja in der Vergangenheit gegeben, beispielsweise der Student Panach während des Prager Frühlings, ja, als Fanal. Dann gab es Selbstverbrennung von vietnamesischen Geistlichen, die gegen die Aggression der USA in Vietnam agierten. Es waren also Fanale, und man muss dazu sagen, dass es einen Protest ohne Risiko nicht gibt, aber keiner kann mehr als sein Leben einsetzen für einen Protest. So ist der Freitod Oskar Brüsewitz die nachdrücklichste Verwahrung. Er ist nicht nur Absonderung von Möglichkeiten und Befreiung von einem Besonderen, er beraubt das eigene Leben nicht nur einer Zeit, er nimmt es weg. Der Freitod aus Protest nimmt das Leben um eines Prinzips willen, und es hinterlässt eine Botschaft. Und diese Botschaft ist in der Tat angenommen worden. Opposition fraktionierte sich plötzlich in zwei Gruppen, in die der Hierbleiber und die der Wegzügler. Und man könnte schon immer wieder sagen, dass per Existenz der Staatssozialismus einen Akzeptanzkredit seitens all derer bezog, die ihm nicht den Rücken gekehrt haben. Denn unmöglich kann man sein Leben in einer Gesellschaft, deren Ende sich nicht voraussehen lässt, zubringen und diese Gesellschaft zugleich in Bausch und Bogen ohne jede Einschränkung verurteilen. Was waren das also für Gruppen, die sich ab 1976 herauszubilden begannen? Sie waren nicht, und dies gegen Erhard Neubert gesagt, der Exponent einer neuen Sozialform des Christentums. Sie waren auch nicht vorrangig die Vorreiter eines allgemeinen gesellschaftlichen Unbehagens gegenüber den Folgeproblemen der modernen Gesellschaft. Und sie waren auch nicht lediglich die von dem Repressionssystem besonders Betroffenen und Sensiblen, die sich mit den unveränderbaren Verhältnissen in der DDR nicht abfinden wollten und konnten. Das alles waren sie auch. Vor allem aber muss man in ihnen auf die Herstellung von Demokratie drängende Normverletzer sehen, die sich gegen die Verstaatlichung von Gesellschaft zur Wehr setzen, gegen die Bevormendung des Einzelnen und die Missachtung seiner Würde und Freiheit protestierten und sich für ein Gemeinwesen verantwortlich fühlten, in dem die meisten nur noch den privaten Vorteil vor Augen hatten. Und seit dieser Zeit, seit dem Ende der 70er Jahre, prägten mithin eben diese politisch alternativen Gruppen zunehmend das Erscheinungsbild der Kirchen, aus denen sie aber partiell herauswuchsen und in die Gesellschaft hineinwirkten. Gravitationspunkte ihrer Wirkung waren immer auch Fragen der Bedrohung des Friedens durch einen Konflikt der Supermächte und die Militarisierung der Gesellschaft, sowie Fragen der Umweltverschmutzung und der Kritik am Wachstumsdenken der modernen Industriegesellschaften, die alle auch ihren Schattenriss auf die DDR warfen. Der die drei Leitideen Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung verfolgende Konziliare-Prozess, das ist im Übrigen die umfassendste freie Diskussion, die es in der DDR vor der Wende gegeben hat, spielte dabei eine generierte Rolle, führte zusammen, synchronisierte gewissermaßen die noch disparaten Elemente. Die sich entwickelnden Gruppen bewegten sich im informellen Raum, außerhalb des offiziellen Systems. Die Kommunikations- und Organisationsstrukturen, die sie ausbildeten, waren ebenfalls fast ausschließlich informell. Nicht selten entsprangen sie einer informellen Kultur, gruben sich aus jenen Schichten der Gesellschaft aus, die bisher keine dominierenden Positionen innehatten. Und eben diese Mitglieder einer informellen Gruppe sind ja durch ein bestimmtes, für die Gewährleistung der Interaktion notwendiges Maß an Direktheit in ihren persönlichen Beziehungen miteinander verbunden. Insofern korrespondierten sachliche Ziele einer Gruppe mit individuellen Sozialisationserfahrungen in konstitutiver Weise. Ein stiftendes Motiv war auch häufig der Anspruch auf ein herrschaftsfreies Leben. Feindbilder sollten auch im privaten Bereich abgebaut werden. Es ging um den Mut zu selbstverwalteten Projekten, um den Anspruch, ein ganzheitliches Leben zu führen. Herrschaftsfreies Leben sollte zum Argument werden, Keimzelle einer neuen Gesellschaft in den Poren des Sozialismus, im kleinen Stil das Vorleben, wohin die ganze Gesellschaft finden sollte, kollektiv und selbstbestimmt zu leben und auch nicht entfremdet zu arbeiten, bevor die Welt zerstört und verseucht ist, oder auch um sie davor zu bewahren. Ulrike Poppe hat 1988 325 Gruppen gezählt, die auf die eine oder andere Weise in diesen Bereich gehören. Die Stasi selbst hat 1989 nur von 150 in ihrem Jargon Personenzusammenschlüssen berichtet. Es werden wahrscheinlich weitaus mehr gewesen sein. Es gibt Schätzungen, dass etwa 10.000 bis 15.000 Menschen daran beteiligt waren. Wahrscheinlich waren es mehr, da es ja viele gab, die individuell agierten, die sich also nicht unbedingt einer Gruppe angeschlossen hatten. Die Ziele dieser Gruppen richteten sich auf die Veränderung der DDR-Gesellschaft, die Forderung nach Demokratie, Öffentlichkeit und Pluralismus war dabei unter den Gruppen unausgesprochen konsensual und darunter wurde nicht notwendigerweise ein konkretes Modell des Parteienpluralismus und der parlamentarischen Demokratie westlichen Zuschnitts verstanden. Jedenfalls wurde das nicht so artikuliert. Ich habe das nirgendwo gefunden in den Quellen. Die Forderung plante nicht die Abschaffung der DDR, sondern ihre demokratische Aufladung durch Zuwachs an politischer Partizipationsmöglichkeit ihrer Bürger, letztlich also struktureller Veränderung der Gesellschaft und des Staates. Die Idee des Sozialismus wurde vielfach bejaht, das System der DDR und dessen institutioneller Bürger, die SED, aber abgelehnt. Sozialismus, das war nie ganz verschlissen, trotz aller Perversion. Diese Opposition, sagte Klaus Wolfram einmal, wollte nicht über Kapitalismus und Sozialismus entscheiden. Diese Opposition hatte sich für sich entschieden, für demokratische Gruppenarbeit an Themen, die in der offiziellen Gesellschaft unterdrückt wurden. Einen merklichen Einschnitt in der Entwicklung der politisch alternativen Gruppen markiert die Gründung der Initiative Frieden und Menschenrechte im Januar 1986. Ziel dieses aus verschiedenen Arbeitsgruppen bestehenden Verbundes war es, sich in der Arbeit auf die Situation und Entwicklung im eigenen Lande zu konzentrieren. Ihre Themen Menschenrechte, Reisefreiheit, freie Wahlen, Umweltpolitik, Justiz, Haftbedingungen, Schaffung eines zivilen Wehrersatzdienstes. Diese Fokussierung auf innergesellschaftliche Themen kulminierte in einem wahren Springquell neuer Gruppen. Und um einfach diesen Gruppen, die also in einer rasanten Geschwindigkeit plötzlich neu entstanden, die Möglichkeit zu geben, miteinander zu kommunizieren, da ihnen ja die staatlichen, die offiziellen Medien verschlossen waren, publizierte die Initiative 1986 mit dem Grenzfall die erste außerhalb der Kirche, zumindest in dieser Zeit, erscheinende Untergrundzeitschrift. Nach dem Vorbild des Grenzfalls gab ab September 1986 auch die in der Berliner Zionskirchgemeinde ansässige Umweltbibliothek, ein zunächst als bloße Hausmitteilung gedachtes Blatt, die Umweltbibliothek, die späteren Umweltblätter heraus. Im Unterschied zum Grenzfall, der völlig illegal war, berief sich die Umweltbibliothek auf das innerkirchliche Vervielfältigungsrecht. Diese Umweltbibliothek respektive die Umweltblätter waren nicht, wie der Titel nahelegt, allein auf Umweltdaten und Informationen über Umweltgruppen reduziert, sondern bezogen sich ebenfalls auf historische und aktuelle Ereignisse, die in den DDR-Medien ausgespart blieben. Die Umweltblätter waren das einzige Periodikum der DDR-Opposition, das regelmäßig erschien. Sie sind mittlerweile unter den im Oktober 1989 veränderten Titel Telegraph auch ihre einzige, bis heute sie überlebende Zeitschrift. Geistige Unabhängigkeit, kritische Betrachtung und Rücksichtslosigkeit gegen jedermann gaben diesen Blättern Bedeutung und einen Gewinn an direkter Gegenmacht. Es war der öffentliche Wahrheitsmangel in der DDR, der sie zu Medien der Aufklärung promovierte. Jenseits der Wahrheit galt nichts für echt. Und Diese Gruppen hatten ja kein eigenes, von der Gesellschaft akzeptiertes Medium öffentlicher Selbstdarstellung und Kritik. Sie konnten sich gegen den massiven Ansturm der Ignoranz, der Diskrimination, der verzerrten Darstellung ihrer Absichten nur wehren, wenn sie eine eigene, unzensierte Öffentlichkeit schufen. Da sie aber ohne Selbsthilfe weitgehend vom Resonanzboden der Kirchen, in den Zensuren des Systems auch gebrochen hineinwirkten, abhängig sein würden, mussten sie Öffentlichkeit als Raum des Politischen auch außerhalb des Schutzdaches der Kirchen zu reorganisieren trachten. Nur dadurch konnte dieses Vakuum zwischen Staat und Bürgern gefüllt werden. Und es ging um ein Wort über das Nein hinaus. Diese Herstellung von Öffentlichkeit wurde von den Gruppen auf verschiedene Weise angestrebt. Die Gruppen gaben Zeitungen heraus, organisierten Veranstaltungen, Diskussionen, Ausstellungen, verfassten Eingaben, verschickten offene Briefe, gaben Informationen an die westlichen Medien. Sie versuchten also inhaltliche Elemente einer bürgerlich-liberalen Idee von Öffentlichkeit einzuklagen, indem sie Diskussionen demonstrativ zu erzwingen trachteten. Sie wollten Erfahrungen, Lebenszusammenhänge, Geschichte, Gegenwart und Zukunft, kurzum die wirkliche Erfahrung des eigenen Lebens, die unter SED-Kuratel stehende Öffentlichkeit hintertrieb, in einen öffentlichen Diskussionszusammenhang bringen. Und das ist der Unterschied zu der Zeit der 60er und der frühen 70er Jahre. Diese Gruppen wollten keine als fruchtlos indizierte Kultur der Verhandlungen mit dem System. An die SED als einer Kraft gesellschaftlichen Wandels glaubte ernsthaft niemand mehr. Sie war ihnen grundsätzlich suspekt, selbst jene Reformer, die nur mit Umsturz kokettierten, in Wirklichkeit aber ihre Privilegien und ihre sichere Stellung in der Partei allzu sehr schätzten. Das gilt auch für das sogenannte Sozialismusprojekt an der Humboldt-Universität. Und diese so gewonnenen Einsichten setzten diese, das waren immer nur junge Leute, setzten sie erstaunlich kompromisslos in Lebenspraxis um. Und in den Umweltblättern stand: Der Widerstand junger Leute hier richtete sich gegen die Untertanenmoral der kleinen Leute. Sie protestierten gegen die als sozialistisch bezeichnete Scheinidylle, gegen den Laubenpieper-Sozialismus, gegen die Spießermoral, die zur Staatsdoktrin gehörte. Und 1988 konstatierten die Umweltblätter: Sozialismus und Kommunismus sind Schimpfwörter geworden, nationalfaschistische Gesinnung, Juden- und Ausländerhass gehören in weiten Kreisen der Bevölkerung zum guten Ton. Im Übrigen aber ist die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung in ihrer Subalternität und der Bewunderung von Reichtum und Macht einig. Der östliche Teil Deutschlands, dessen Angliederung der BRD-Kanzler Adenauer Anfang der 50er Jahre so fürchtete, weil dort schon immer links gewählt wurde, dieser Teil würde heute mit großer Wahrscheinlichkeit CDU, CSU oder noch weiter rechts wählen. Ein großartiges Ergebnis. Dies ein Zitat von 1968. Welch Prophetie! Um also dem Monolog des Staates die Widerrede entgegenzusetzen, haben diese Gruppen ein neues, mit konfrontativen Elementen angereichertes Aktionsrepertoire entwickelt. Ich bringe bloß in Stichworten: Menschenketten, Fastenaktionen, Mahnwachen, Fürbitteandachten, Friedenswerkstätten und Friedensgebete, Kontakttelefone, Bluesmessen, Wohnungsbesetzung, Kinderläden, Fahrraddemos, die Friedensfahrt ohne Sieger, Kreuze an kranken Bäumen, Baumpflanzaktionen, Spaziergänge durch den toten Wald im Erzgebirge, Ökoseminare, das Projekt Bitteres aus Bitterfeld, Radio Glasnost, eigenwillige Plakate auf offiziellen Staatsveranstaltungen, die Aktion auf der SED-Demonstration zu Ehren Karl Liebknechts und Rosa Luxemburg, auf der die Freiheit der Andersdenkenden eingefordert wurde, die Gründung einer autonomen Antifa, der Kirchentag von unten, Untergrundpublizistik und so weiter und so fort. Und diese Aktionsformen ließen aufmerken. Die Präsentation wurde zum Ereignis, auch zum medialen Ereignis. Der trübe Schleier zwischen Erkenntnis und Kommunikation lichtete sich, man begann Andersdenkende wahrzunehmen. Provokative, direkte Aktionen sowie die Technik der begrenzten Regelverletzung vermochten also die Publizitätsbarrieren sowie die routinierten Verdrängungen und Verzerrungen einer entpolitisierten Öffentlichkeit zumindest partiell und temporär zu überwinden und damit Aufklärungsprozesse in Gang zu setzen. Doch noch immer blieb Distanz. Die Bilanz ist dennoch ernüchternd. Obwohl sich die Gruppen immer wieder um Herstellung von Öffentlichkeit bemühten, war ihre Mobilisierungsfähigkeit äußerst gering. Kontakte zu ihnen bedeuteten das sichere Soziale aus. Nicht in dem Maße wie heute, aber beruflich war es dann schwierig. Das Verhältnis der Bevölkerung zu den Gruppen war daher durch Abwehr, Angst und Unsicherheit charakterisiert. Die Gründe für diese Distanz lagen aber nicht auf der politischen, sondern auf der soziokulturellen Ebene. In einer Bevölkerung nämlich, deren Verhalten auf Unauffälligkeit und auf die Einhaltung kleinbürgerlicher Normalitätsstandards gestimmt war, stießen die Gruppen auch wegen ihres exzentrischen Selbstdarstellungsstils auf Ablehnung. Allerdings vermochten sie eben gerade durch spektakuläre Aktionen Aufmerksamkeit zu erzielen. Aufgrund der Homogenität der offiziellen politischen Kultur fiel ihnen die Erregung öffentlicher Aufmerksamkeit sogar besonders leicht. Es genügte zu dieser Zeit, sich mit einer Kerze vor eine Kirche zu stellen oder ein Plakat zu entrollen, um zu erreichen, dass die Polizei eingriff und die Westmedien darüber berichteten. Dieser gesellschaftliche Einschluss in Raum und Zeit gehört geradezu zum Lebensgefühl in der DDR. Die einen, die immer mehr wurden, deterioralisierten, das heißt, sie wurden zur schweigenden Watte oder wanderten aus, favorisierten also leibliche Abreise und Exodus. Die anderen detemporalisierten, suchten der eingefrorenen Zeit, es tickte anders, es war langsamer alles in der DDR als in anderen Ländern, suchten also der eingefrorenen Zeit mittels intellektueller und künstlerischer Tätigkeit außerhalb der Verbände und Institutionen in der Aufspaltung von öffentlichen und privaten Räumen zu entkommen. Besonders im akademischen Milieu entstanden verschiedene halbkonspirative bis klandestine Zirkel und Studiengruppen, die eine geistige Neuorientierung versuchten. In diesen Gruppen wurde Marx neu und anders gelesen und diskutiert. Man erörterte Trotzki ebenso Bildung, Wissen, Kultur, theoretischer Disput, Sprache als Alternative zur Realität der Umstände. Gleichwohl riskierten sie wie jeder Protest Argwohn und Privation. Und parallel zu diesen mit einem politischen Anspruch versehenen Zirkelbildungen entstanden die verschiedensten neuesten Musikgruppen, Rockgruppen, Punkgruppen, Jazzgruppen, die immer gleichzeitig auch einen erweiterten Resonanzboden beförderten. Es gab Versuche, Kommunen zu gründen oder sich in ländlicher Erdarbeit spirituell zu regenerieren. Es war furchtbar einfach auszusteigen. Geld oder Karriere spielten keine Rolle. Man hatte Zeit und nichts als Zeit setzte private Fröhlichkeit gegen die Verhältnisse. Man besuchte Alternativgalerien, erlebte Kabarett- und Theateraufführungen in kleinsten Wohnungen, Liederabende und Konzerte in Küchen, Modeschauen auf langen Fluren. Man traf sich auf privaten Lesungen, hörte Diskussionsredner, lesende Schriftsteller, Prediger, die eigensinnig genug waren, auf die Schere im Kopf zu beißen, dass die Schneiden eng zusammenrückten. Aber auch die rigorose Verweigerung des Politischen, die apolitische Ästhetik, der Wortschritt des Prenzlauer Berges wurzelten ein. Es gab neben den politischen Untergrundschriften eine Fülle an Literaturzeitschriften, Dichtungen, Originalgrafiken, Kunsten, Mappen und Notizen im Kartoffeldruck. Alles Wortmeldungen aus der Wirklichkeit. Angesichts also der Vielfältigkeit von Opposition und Widerstand muss man gewiss für einen sachlich offenen und weiten Widerstandsbegriff plädieren, der vielfältige Wirklichkeiten erfasst. Die Geschichte des Widerstandes bot ein breites und je von Zeit, Reaktion der SED-Seite und umfeldabhängiges Spektrum von Aktion, alternatives Denken, Opposition und Unzufriedenheit, von Diskriminierung und Verfolgung, von Nonkonformismus und Dissidenz als Reaktion auf Diktatur, Unterdrückung, auf weltanschauliche Gestaltungs- und Führungsansprüche. Bagatellfälle oppositionellen Verhaltens können in diesem Zusammenhang durchaus berücksichtigt werden, müssen es aber nicht in jedem Fall, sondern können ihren Ursprung in privaten Auseinandersetzungen ebenso haben wie in der Dynamik des Systems. Wichtig erscheint mir, dass Widerstand in der DDR stets kontrastiert wird zu Anpassung. Dies kann verhaltensgeschichtliche Grundlagen von Widerständigkeit und Nachfolge und Hinnahmebereitschaft verdeutlichen, ohne die auch die Leistung des Widerstandes nicht voll zu erfassen ist. Das Spannungsfeld von Hinnahme, Nachfolge und Widerstand war breit. Es ist kategorial ebenso schwer zu erfassen wie die präzise Bestimmung von Widerstand im graduellen und zeitlichen Wandel von nahezu 40 Jahren. Stufen der Verhaltensentwicklung zwischen Hinnahme und Widerstand sind sicherlich geistige Unabhängigkeit, oppositionelles Denken, Opposition, Zivilcourage, ziviler Mut, auch ziviler Ungehorsam, Widerstehen und Widerständigkeit als demonstrativer Akt, Solidarität mit Verfolgten, Protest, Auflehnung, Verweigerung in der Öffentlichkeit, schließlich Konspiration, zu allerletzt dann das offene Bekenntnis zur Tat und die mutige Kritik des Systems und seiner Vertreter im Angesicht des Gefängnisses. Auch hier verspüren wir wahrscheinlich das Ungenügen von Kategorien, Lebenswirklichkeit zu erfassen und empfinden Unbehagen. Dieses Unbehagen ist ernst zu nehmen, denn es spiegelt Angst und Furcht als Folge einer Verantwortung gegenüber Kameraden, Familienangehörigen, Freunden und zufällig Anvertrauten. Erst wenn wir diese Stimmungen und Ängste miterfassen, können wir Restriktionen des Handelns und die Leistung der Tat voll anerkennen, über die kleinliche und besserwisserische Kritik von Aktionen und Zielen an angeblich ungenügendem Widerstand hinausgehend. Soweit, vielen Dank. Ich spreche jetzt ein lautes Wort und bin jetzt dafür, dass wir jetzt also die Viertelstunde auf jeden Fall rum. Ich würde mir jetzt wünschen, dass wir auch noch die Diskussion mitschneiden. Und deswegen haben wir jetzt hier ein Mikrofon. Und das Allerliebste wäre mir, wenn dann also die Äußerungen dann über das Mikrofon gesprochen werden könnten. Und dann, ansonsten würde ich jetzt die Diskussion freigeben. Erklären. Hat also jetzt jemand Lust, was zu sagen? Also mir fällt es ein bisschen schwer, jetzt irgendwie einzelne Aspekte so rauszunehmen, weil es ja auch nicht darum ging, einzelne Oppositionsbewegungen oder einzelne Oppositionsszenen so zu analysieren, sondern einfach darzustellen. Also ich bin jetzt ein bisschen von der Fülle auch überrannt. Also mir war schon klar, dass ich jetzt so diesen Überblick bekomme und vielleicht können wir jetzt noch so einzelne Aspekte einfach einfach noch ein bisschen näher beleuchten. So, das wäre mein Vorschlag. Und vielleicht können wir uns ja auf eine oder zwei Sachen einigen, dann haben wir alle noch ein bisschen was davon. Also mich würde zum Beispiel interessieren, zum Beispiel die Zeit zwischen 85 und 89, also bis zum Sturz sozusagen, oder bis zu den Protesten auf der Straße, die dann die Waffen zum Anlass genommen haben, nach der D-Mark zu schreien und nach der Wiedervereinigung, und die wahren Gründe oder die jahrelangen Bemühungen oder die Zuspitzung der Opposition oder die Zuspitzung der Proteste und des mehrwährenden Widerstandes noch ein bisschen mehr zu beleuchten. Das würde ich schön finden. Ja, also ich würde auch mich dafür interessieren, vielleicht noch was über die Friedensbewegung zu hören, also diese Bewegung Schwerter zu Flug schauen, die ja so im Ost-West-Konflikt. Ja, wir können ja so anfangen. Schwerter zu Pflugscharen geht ja eigentlich zurück auf die Plastik, die die Sowjetunion der UNO geschenkt hat, wo ein Schmied ein Schwert zu einer Pflugschar umschmiedet, und es stand, soweit ich weiß, immer vor dem UNO-Gebäude in New York. Und diese symbolische Figur hatten sich die Friedensgruppen der evangelischen Kirche als Aufnäher erkoren, um damit zu protestieren. Also im Prinzip verknüpften sich damit Forderungen, also generell der ganzen Rüstungsdebatte, indem man also der Rüstung Einhalt gebieten sollte. Ich glaube, in die Zeit fällt auch diese ganze Nachrüstungsdebatte. Pershing 20, also die Pershings und SS-20 und Christ Missiles. Das war eine Art der Bedrohungsangst, die in weiten Teilen der Bevölkerung um sich griff, aber aufgegriffen wurde, nun dem Gleichgewicht des Schreckens nicht immer wieder ein neues Gleichgewicht auf immer ständig höheren Ebenen entgegenzusetzen, sondern zu sagen, wir müssen etwas tun, dass diese ständige Extrapolation des Gleichgewichts des Schreckens ein Ende hat. Und es haben sich eine ganze Reihe von Jugendlichen in kirchlichen Friedensgruppen zusammengefunden. Es entstand damals ja auch diese Bewegung Frauen für den Frieden. Bärbel Bohler, Irena Kukuz und Ulrike Poppe gehörte dazu und andere, die einfach in den öffentlichen Kanälen, also in den offiziellen Kanälen der Öffentlichkeit, bestimmte Dinge nicht zu Gehör bringen konnten, beziehungsweise vermissten, dass dort bestimmte Dinge diskutiert wurden, und gesagt haben, wir müssen also auf unsere Art und Weise versuchen, etwas da zu machen. Es gab dann diese großen Sternfahrten als Aktionsform, um aufmerksam zu machen. Es gab Friedensdekaden, Friedenswerkstätten bei verschiedenen Kirchentagen beziehungsweise bei Rüstzeiten. Und dieser Aufnäher, den trug man halt auf dem Parka. Und es war allerdings immer ein Symbol, was nicht gern gesehen war. Und spektakulär damals hat ja der Wittenberger Pfarrer Schorlemmer, ja, ich weiß nicht mehr wo, im Hof des Lutherhauses, ja, diesen Prozess des Umschmiedens eines Schwertes zu einer Pflugschar nachgezogen. Man richtete sich da immer natürlich nach einem Bibeltext aus, Jesaja bzw. Micha. In beiden Teilen findet sich dieser Bibeltext. Und es ist natürlich ein Riesenproblem. Dieser Aufnäher wurde im März 1982 verboten. Das öffentliche Tragen dieses Aufnähers wurde unter Strafe gestellt, und das hieß einfach im Klartext, und hier kniff die Kirche feige ein, den Trägern dieses Aufnähers wurde nahegelegt, den Aufnäher zu entfernen von ihrem Jackenärmel. Wer dies nicht tat, hatten keinen kirchlichen Schutz mehr. Das heißt, Es blieb ihnen allein überlassen, die Konsequenzen zu tragen. Das war 1982 und ich kenne eine ganze Reihe von jungen Leuten, die damals den Aufnäher weitergetragen haben, aber angepöbelt wurden. Angepöbelt wurden nicht nur von der Polizei, nicht nur von der Staatssicherheit, sondern auch angepöbelt wurden von dem im Kleinstadt-Nief erstarrten deutschen DDR-Bürger. Was ist das? Und was ist doch, und das ist doch, das sind doch so eine ausgeflippten, ausgestiegenen Menschen, die, naja, die sind andersartig. Und es ist so eine Art in Deutschland, mit Anderssein umzugehen, indem man sie dann abwertet, abqualifiziert. Es ist überhaupt eine Faszination, dass diese politischen Äußerungen immer Zeit ihres Bestehens härter verfolgt wurden als beispielsweise literarische Untergrundzeitschriften. Literarische Untergrundzeitschriften oder künstlerische, ansonsten sonstige künstlerische Untergrundzeitschriften konnten fast die gesamte Zeit der DDR hinweg unbehelligt erscheinen. Aber eine politische Aussage geriet sofort unter Generalverdacht. Und das war eine politische Aussage mit diesem Aufnäher, weil man sich ja damit auch gegen die Stationierung von SS-20-Raketen in der DDR wehrte. Das heißt, man fühlte sich unmittelbar bedroht. Man wusste, durch diese ganze Nachrüstungskiste wird Deutschland im Konfliktfall, und zwar beide Staaten Deutschlands, im Konfliktfall eine atomare Wüste sein. Das heißt, aus einer existenziellen Bedrohung heraus gab es diesen mutigen Schritt einiger weniger, sich auch äußerlich dazu zu bekennen. Das ist das Ganze. Und diese ganzen Friedensgruppen haben sich ja aus dieser ganzen Nachrüstungsdebatte vor allem entwickelt. Und hier sind dann auch die Anfänge eines zivilen Wehrersatzdienstes zu sehen. In der DDR war ja, es gab ja keinen zivilen Wehrersatzdienst, es gab die Bausoldaten und selbst die sind ja von einer Reihe von Leuten entschieden abgelehnt worden. Und es wurde bereits Totalverweigerung praktiziert, aber erst etwa ab Mitte der 80er Jahre nicht mehr strafrechtlich geahndet. Man hat sie in Ruhe gelassen. Aber zu Beginn der 80er war es noch gefährlich, Totalverweigerung zu sein. Das wurde in der Regel mit Gefängnis bestraft. Und wer früher zu Bausoldaten ging, hatte natürlich auch Nachteile zu erleiden. Dergestalt, dass ihm bestimmte soziale Karrieren, sprich ein Studienplatz, durchaus verwehrt werden konnten, beziehungsweise wenn das eher bekannt wurde, der Druck im Gymnasium dann sich für die Offizierslaufbahn zu entscheiden, vor allen Dingen der männlichen Schüler, konnte so weit gehen, dass sie dann nicht mehr aufs Gymnasium kamen oder auf irgendeine Art und Weise geschasst wurden. Hier liegen also die Ursprünge auch eines zivilen, die Forderung nach einem zivilen Wehrersatzdienst, eine Forderung auch um Abschaffung des Wehrkundeunterrichtes, der meines Wissens auch Ende der 70er, Anfang der 80er einsetzte, mit denen also viele nichts zu tun haben wollten. Man sprach sich gegen eine, wie man es nannte, Militarisierung, zunehmende Militarisierung der DDR-Gesellschaft aus. Es ist so, dass bei sogenannten neuen sozialen Bewegungen, die es ja war, entstehen ja meist als Ein-Punkt-Bewegung. Und diese Friedensbewegung entstand als Ein-Punkt-Bewegung. Und sie haben sich dann natürlich auch peu à peu anderen Themen zugewandt, haben andere Aufgabenfelder eröffnet und haben ihr Aktionsrepertoire erweitert. Diese Friedensfahrt ohne Sieger entstand ja auch in dieser Zeit, ist ja auch ein Produkt der DDR-Friedensbewegung. Friedensfahrt ohne Sieger, Sternfahrten mit dem Rad, all dies signalisierte einen unbedingten Friedenswillen. Und dieser Friedensfahrt ohne Sieger war ja natürlich noch ein ganz anderer Gedanke. Es ging nicht um Kampf. In einer Friedensfahrt geht es auch immer um Konkurrenz und um Sieg. Da ging es nicht um Sieg. Selbst das war ihnen schon verpönt, nun eine Konkurrenz zu entfalten, weil Konkurrenz immer dazu führt, dass man den einen oder anderen rauskickt. Selbst das sollte in einer neuen Art des Mitmenschlichen miteinander gehandelt werden. Du sprachst darüber, dass du mehr über die Zeit ab 85 hören wolltest. Ich glaube, eigentlich die entscheidenden Dinge setzen so 88 ein. Ende 87, Anfang 88. Die DDR-Gesellschaft war am Ende. Sie war ausgebrannt. Die Loyalitäten gegenüber dem Staat waren auch bei anderen, die nicht in den politisch alternativen Gruppen zusammengefunden haben, erschöpft. Hinzu kam, dass in diesen politisch alternativen Gruppen vorrangig junge Leute agierten, die sich bewusst ihre Einsichten erarbeitet hatten und dann diese Einsichten erstaunlich kompromisslos in eine Lebenspraxis umgesetzt haben. Sie haben von vornherein gesagt, ich werde nicht studieren, denn wenn ich das, dann müsse ich mich, wenn ich jetzt anfange zu studieren, muss ich mich aufgeben. Kann ich nicht mehr meinen politischen Optionen und Ambitionen folgen, weil ich dann sowieso kollidiere. Sie haben sich ganz bewusst auch entschieden für dieses Leben. In verschiedenen Gruppen, meist kirchlichen Gruppen, also die unter dem Dach der Kirche agierten, aber schon aus dem Raum der Kirche heraustraten, wo die Kirche ihnen nur noch eine gewisse Art Schutz gewähren konnte, indem sie beispielsweise zu Aktionen aufriefen und wenn dort einer verhaftet wurde, sofort Kontakttelefone in Bewegung gesetzt wurden, dass es hieß, also pass auf, ich bin dann und da, wenn ich nicht wiederkomme, dann ruf uns an, ruf mich an, dann gab es also Koordinierungszentren, die zusammenliefen. Mit dem Überfall von Skins auf die Zionskirchgemeinde, da war ein Rockkonzert gewesen und ich glaube, das war 87, ich kann mich aber jetzt auch irren, dass es erst 88 war. Da gab es einen Versuch in der Presse, namentlich in der Jungen Welt, den Überfall von Skins gut zu heißen. Auf diese Weicheier da. Und da gab es Mahnwachen in dieser Zeit und das hat zu enormen Polarisierung auch in der Bevölkerung geführt. Plötzlich waren sie anerkannt worden und dann natürlich diese Riesengeschichte mit der Demonstration Luxemburg, Liebknecht im Januar 1988, als dann plötzlich dieses große Transparent über der Menge erschien, die Freiheit, wie war das gleich? Die Freiheit, wie heißt das jetzt? Die Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenken. Ja, genau, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkens, wo es daraus Verhaftungen gab, wo plötzlich sich diese generationelle Wachablösung innerhalb der Opposition anzeigte. Die wurden verhaftet und kurz darauf auch gewissermaßen unter Druck gesetzt. Also entweder ihr geht in den Knast oder ihr nehmt ein Visum an für England. Und wobei sich jeder natürlich für das Visum entschied, ohne dass man ihnen unterstellt, sie gingen raus. Und es ist damals in der Opposition in Berlin diskutiert worden, das war eine fehlerhafte Entscheidung. Euch hat man im Prinzip eine Camouflage vorgeführt. Man hätte euch nicht in den Knast gesetzt. Ihr seid den leichteren Weg gegangen und man hätte euch nicht inhaftiert, weil man die Folgewirkung fürchtete, vor allem die medialen Wellen, die ganze Kiste schon geschlagen hatte. Da habe ich nämlich gelesen oder gesehen, dass zu der Zeit dieses Überfalls auf die Kirche, dass da die Alternativpresse oder die Frankfurter Rundschau namentlich im Westen da auch ziemlich viel drüber gebracht hat eine Zeit lang. Also hat da die Westlinke sich irgendwie verhalten oder hat das niemand interessiert, weil der Osten immer noch so als... Die Westlinke hatte einen riesen Einfluss auf die DDR-Opposition, aber ich komme dazu nochmal zurück, lass mich das mal zu Ende führen, 88, um das zu Ende zu führen, dann komme ich nochmal auf die Westlinke zurück. Die sind rausgegangen und das hat die Tatsache, dass sie die DDR verlassen haben, hat zu einer gewissen Lethargie innerhalb der Opposition geführt, vor allen Dingen in Berlin. Die waren plötzlich wie erschlagen, sie waren gesagt, was soll das, ständig bluten wir aus. Es waren nun Meinungsbildner, es waren Köpfe, die plötzlich nicht mehr da waren. Und irgendwie fing nun alles wie in einem Treibsand zu versickern. Und es passierte gar nichts mehr in Berlin. Es passierte gar nichts mehr. Und da habe ich damals gesprochen und da entwickelte sich plötzlich Leipzig, passierte gar nichts mehr. Und da habe ich damals gesprochen und da entwickelte sich plötzlich Leipzig zum Vorreiter. Und zwar habe ich damals mit Klaus Schwabe gesprochen, der zu dieser Arbeitsgruppe Gerechtigkeit und Leben gehörte in Leipzig. Und er sagte mir einfach, ich kann nur das sagen, was er gesagt hat. Er hat nur gesagt, also wir haben gesehen, erstmal waren die in Berlin völlig überaltert. Dann haben die alten Säcke auch noch das Angebot angenommen, in den Westen zu gehen. Und der Rest war Schweigen. Da haben wir gesagt, es waren ganz junge Leute, alle nur unter 20, wir müssen Aktionen machen. Die wurden auch von den Älteren in Leipzig angehalten, keine Aktion zu machen, um die Staatsmacht nicht zu provozieren. Und da haben die gesagt, nein, wir müssen unser Aktionsrepertoire einfach mit konfrontativen Elementen anreichen. Dann ging es um den Pleißemarsch, diese Sache. Also diese Pleiße-Geschichten, die da waren. Dann diese Aktion Bitterfeld. Das fällt ja alles in diese Zeit rein, wo sie agiert haben und gesagt haben, wir müssen etwas tun, wir müssen in die Öffentlichkeit gehen mit unseren Überlegungen, mit unseren Vorschlägen, einfach um die Öffentlichkeit wachzurütteln. Und es ist ja dann auch passiert, dass faktisch so eine Art Dynamik sich entfaltete, auch durch die Tatsache, dass Staatsmacht plötzlich nicht mehr reagieren konnte. Und man muss natürlich sagen, diese Dynamik ist auch deshalb in Gang gesetzt worden, aufgrund von außenpolitischen Prozessen. Hätte es diese außenpolitischen Prozesse nicht gegeben, wäre das vielleicht noch 10 Jahre so weitergegangen. In Bezug auf die DDR. Es wäre so weitergegangen und man hätte ab und zu mal ein paar Leute verhaftet. Aber die Gruppen wussten immer ganz genau, wir müssen Öffentlichkeit herstellen. Und für sie war es existenziell, die Westmedien dabei zu haben. Das war so bei den Dingen zur IWF-Tagung. Ich glaube, das war auch 87 in Berlin. 88. IWF-Tagung, wo rings um die Sophienkirche alles abgesperrt war. Überall standen Mannschaftstransporter der Polizei. Lange nicht so martialisch wie heute. Das kommt mir eher wie Sand, wie so in so einem Kinderspielplatz vor, wenn ich mir das so vergleiche, wie es manchmal heute aussieht. Und wo aber von vornherein die Westmedien informiert waren über Aktionen, die stattfanden, einfach aus Selbstschutzgründen. Man musste sich selbst schützen. Die Gefahr, verhaftet zu werden und dann geprügelt zu werden und ein Partner eine Weile nicht da zu sein, die war dadurch geringer geworden. Man hat sie zwar zugeführt, wie es hieß, man hat sie aber wieder rausgelassen. Und man traute sich nicht mehr, sie ohne weiteres in den Westen abzuschieben. Und plötzlich zogen junge Leute nach. Bei den Mahnwachen, nach dem Überfall auf die Zionskirche, beziehungsweise später nach der Durchsuchung der Umweltbibliothek, weil die illegal den Grenzfall gedruckt haben, tauchten immer neue junge Leute auf, die sich einfach dem zur Verfügung gestellt haben. Ohne dass man ihnen unbedingt nachsagen muss, dass sie in irgendeiner Weise christlich geprägt waren. So, und es setzte sich plötzlich so eine Eigendynamik in Gang. Aber diese Eigendynamik wäre noch eine ganze Weile weitergegangen und wäre vielleicht auch versickert, hätte es nicht außenpolitische Entwicklungen gegeben, die diesen ganzen Prozess einfach rasant beschleunigt. Und das war erstens diese ganze Kiste in der Sowjetunion mit der Politik von Perestroika und Glasnost seit etwa 1986. Wenn es das nicht gegeben hätte, bis Gorbatschow gesagt hat, jedes Land kann seinen eigenen Weg gehen, wo sie quasi aus der sozialistischen Zwangsgemeinschaft entlassen wurden. Wo es nicht mehr nur darum ging, von der Sowjetunion heißt siegen lernen, sondern wo auch die einzelnen Länder ihre eigenen Wege wählen konnten. Das war ja so ein Gefühl der Befreiung, was mit Perestroika und Glasnost nun über die DDR schwappte. Und sie wurden ja als eine neue Offenbarung gelesen, seine Schriften. Dann sollte man nicht vergessen, dieses SED SPD-Papier über den Streit der Ideologien, wo es um auch eine Koalition der Vernunft ging nach innen. Das hat auch enorme Wirkungen entfacht. Ferner darf man nicht vergessen, dass im Mai 1989 Ungarn die Grenzen zu Österreich öffnete und es dann diese kollektive Flucht der dort vorhandenen DDR-Bürger gegeben hat. Und das hat alles dazu geführt, dass der Druck anstieg und plötzlich die Zeitbombe, die unter dem politischen Firnis der DDR lag, wurde mit dem 2. Mai 1989 mit der Öffnung der Grenzen Ungarns zu Österreich scharf gemacht. Das heißt, es war, wenn man so will, der Abriss der Mauer. Die Mauer war plötzlich durchlässig. All die, die gehen wollten, aus was für Gründen auch immer, konnten plötzlich gehen. Die gingen über Ungarn. Oder dann die Zeit der Botschaftsbesetzung im Sommer 1989, also ist das in Warschau und vor allen Dingen in Prag eskalierte, wo also die Leute ihre Kinder über die Botschaftszäune hieften, selber hinterherkletterten, alles stehen und liegen ließen, was sie hatten. Überall standen Trabis mit Klamotten, die ließen ihre Häuser da, die wollten nichts wie weg. Nichts wie weg. Und das war die Zeit, wo plötzlich die Opposition in der DDR dieses Wort setzte: Wir bleiben hier, wir sind das Volk. Und mit diesen wenigen Worten implodierte das Regime. Und nach den ersten bangen Minuten um die ersten Tage im Oktober, nach den Übergriffen in Dresden, als die da ausgereist sind aus der CSR via Dresden, da gab es ja die Straßenschlacht an den Dresdner Hauptbahnhof oder Neustadt, und dann man angstvoll die nächste Montagsdemonstration erwartete in Leipzig. Bleibt es ruhig oder greift die Polizei ein? Die Armee war bewaffnet, Munition war ausgegeben. Und es blieb ruhig. Dann auf einmal kamen mehr Leute. Ja? Es war ja so, dass sie teilweise, die Leute kippten um. Leute sollten gehen zu Gottesdiensten beziehungsweise zu Montagsdemonstrationen, um das oppositionelle Potenzial aufzufangen. Das hat ja nicht mehr funktioniert. Die Leute selbst ließen sich von der Stimmung mitreißen und dann kippte es relativ schnell. Da sind also ganz andere Leute plötzlich zu den Montagsdemonstrationen gegangen, die aus Wir sind das Volk schnell gemacht haben, wir sind ein Volk, und kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zur D-Mark hin. Also diese ganzen Geschichten. Es setzte plötzlich einen Einigungsprozess in Gang, wobei man sagen muss, es muss offenbar auch latent dieser Wunsch gewesen sein nach Vereinigung, der sich ja alltäglich sowieso vollzog, um 19 Uhr oder um 20.15 Uhr in den Sesseln. Es war ja schon der Beitritt nach Artikel 23. Jeden Abend setzte der Anschluss ein. Aber wie hätte man das verhindern können? Also gar nicht. Gar nicht. Wie, also die Masse der Bevölkerung früher und die Masse der Bevölkerung heute ist ja immer noch apolitisch. Ja. Also den Begriff, der sich irgendwie greifen lassen von der Stimmung, der stimmt ja heute wieder. Es würde wahrscheinlich wieder so gehen, wenn heute diese irgendwie eine Oppositionsbewegung oder eine Protestbewegung irgendwie so stark werden würde, dass die Leute mitreißen könnten, weil die Argumente heute der Protestler, und die sind ja genauso berechtigt wie damals, also jetzt nach welchen Gründen auch immer, aber also, das ist ja die grundlegende Frage. Wie kann man versuchen, die Menschen so zu erreichen, dass sie das auch verstehen, also die Ziele, und auch damals, das ist ja nicht geschafft worden. Also man kann nur versuchen, ihr Verständnis zu treffen, ihre Sprache zu sprechen. Sich nicht durch ein gewisses äußeres oder exzentrisches Auftreten, das war ja etwas, was sich erst auch die DDR-Opposition, zumindest die politisch alternativen Gruppen, münzte, besonders abzuheben von ihnen. Machen wir uns nicht vor, wenn ein Oppositioneller der DDR-Zeit mit dem Normalbürger sprach, es kam gar nicht zum Gespräch. Sie sind allein äußerlich auseinanderdividiert. Es gab die bunten Haare noch nicht. Das kam erst später, aber es gab die langen Haare. Es wirkte manchmal ein wenig ungepflegt. Man trug auch das sogenannte Prenzlberg-Schwarz, also das schwarze Kleidung im Prenzlauer Berg. Man trug Jesuslatschen. Man lief schon auffällig. Man trug sehr viel selbstgemachte Sachen, selbstgestrickte Pullover, die man dann vielleicht auch selbst noch gedreht hat. Und man trug auch ein alternatives Outfit zur Schau. Viel schärfer im Übrigen, als das ich in der neuen Bundesrepublik je kennengelernt habe. Und dieses alternative Outfit, und das schreckte zunächst ab. Dann schreckte natürlich auch die Möglichkeit ab, es ist offenbar nicht die, oder sagen wir mal, die Tatsache ab, dass man nicht in der Lage war, Brücken zu schlagen. Man lehnte ja den Normalbürger ab. Man wollte ihn ja gar nicht überzeugen. Eigentlich wollte man ihn nicht überzeugen. Eigentlich sollte der sich genauso gewaltsam mir als Oppositionellen anpassen, wie der andere das von mir wollte. Ich wollte ja auch, dass er anders wird. Und dass der Normalbürger sagte, also mit denen will ich nichts zu tun haben. Die gehen nicht arbeiten, die sind Friedhofsgärtner, die leben von 200 Mark, die haben besetzte Häuser. Das sind alles so gegenseitige Vorurteile, die sich hochgeschaukelt haben. Und man kann es nur ändern, indem man Brücken schlägt. Diese Opposition war natürlich auch nicht mehr so fundamental wie in den 50ern. Das muss man dazu sagen. Also grundlegend. Sie hat nicht mehr an der Substanz gerührt. Die hat also beispielsweise nicht mehr gesagt, dieses Regime weg, sondern das hin. Sondern die wollten auch nicht die parlamentarische Demokratie und die Wiedervereinigung. Ja? Die wollten damals auch eine Rettedemokratie, die wollten also weg mit der SED. Die ist ja nicht in Frage gestellt worden. Selbst wenn die SED als solche man ihr nichts mehr zutraute. Ja, man wollte immer eine sozialistische Gesellschaft haben. Und Sozialismus galt als eine Metapher für eine sozial gerechte Ordnung. Und man wandte sich gegen eine bloße Kopie der Bundesrepublik. Das war immer der Fall gewesen. Man wollte sie, die Bundesrepublik. Das ist auch der Grundtenor dieses Buches. So haben wir das nicht gewollt, von Gerke und Rüttenklau, was ich eingangs erwähnte. So haben sie das wirklich nicht gewollt. Und was sie wollten, war Pluralismus. Was sie wollten, war die Anerkennung der Mündigkeit des Bürgers. Also nicht mehr der Formung, keine Erziehungsdiktatur. Was sie wollten, war selbstbestimmte Politikgestaltung. Was sie wollten, war eine herrschaftsfreie Kommunikation. Zugang, Partizipation von allen. War Gewaltenteilung, also eindeutig das klassische bürgerliche Muster, wie es Montesquieu entwickelt hatte. Legislative, Exekutive und Judikative und natürlich Basisdemokratie. Das ging. Es ging aber diesen Gruppen, zum Beispiel im Gegensatz zu den früheren, nicht um die Macht, es ging um die Kontrolle von Macht. Es ging um Demokratisierung und Umgestaltung. Die angezielten Strukturen blieben letztlich immer vage. Ja? Es ging immer um einen demokratischen Sozialismus. Man wollte den Sozialismus reformieren, demokratisieren. Und das hat sich als eine Illusion erwiesen. Und deshalb aus dieser Illusion heraus, ich bin beispielsweise der festen Überzeugung, dass das in der DDR nicht mehr möglich war. Aber darüber könnte man lange diskutieren. Und das führt vielleicht dazu, was Yves, du am Anfang gesagt hast, dass die heute nichts mehr wissen wollen davon. Dass sie selbst natürlich mit einem Urteil, was sie aus einer historischen Erfahrung gewonnen haben, dieses Urteil draufsetzen auf ihr damaliges Wollen. Und das ist der Fehler. Du hast gesagt, dass du eine Sendung im Deutschlandfunk gehört hast, in dem nur Leute zu Wort kamen, die von Sozialismus nie was hören wollten. Man kann es natürlich auch nie ganz von der Hand weisen, dass das für viele auch eine Camouflage war, Sozialismus im Munde zu führen, aber letztlich nur Bundesrepublik haben zu wollen. Aber aus den Unterlagen, die ich kenne der Opposition, halte ich das für eine sehr kühne Behauptung, die nachträglich eingeführt wurde. Man ist ja immer darum bemüht, sein eigenes Leben, wie man es gelebt hat und wie man es lebt, zu rechtfertigen. Man ist ja nie ganz frei davon. Man ist ja nie ganz frei, nun nachträglich irgendwie eine Rechtfertigung, warum es so geworden ist, einzubauen. Aber das ist etwas, was man nachträglich einführt. Man muss dann immer schon so ehrlich sein, wie habe ich denn damals gedacht, wie habe ich denn gefühlt. Und es fällt denjenigen natürlich leichter, die sagen, ich bin in diesem Lande nicht angekommen, weil ich in dem Lande nie ankommen wollte. Aber wenn andere angekommen sind, ist das für die plötzlich ein Riesenproblem. Was habe ich denn damals gedacht? Das sind einfach auch psychische Prozesse, die da ablaufen. Also ich denke auch, dass ich damals nicht im Kopf auch nicht mehr so richtig getraut haben, die Machtfrage zu stellen. Das hat man auch Herbst 89 gesehen, als das neue Forum immer irgendwie so mitreden wollte und sagen wollte, jetzt, wir machen da jetzt ein Forum darüber, aber wir haben es nicht gewagt zu sagen, wie in der Tschechoslowakei, die ja dann ganz schnell das Regime gestürzt haben und selber die Macht, das haben sie sich einfach nicht getraut. Also, so. Aber das lag vielleicht natürlich auch an der besonderen Situation in Deutschland. Man darf nicht vergessen, dass waren es überhaupt Millionen? Aber jedenfalls, die modernste Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland stand. Nämlich die sogenannte GSSD. Davor hatte man Angst. Man war zwar der Meinung, dass die Russen nicht eingreifen. Diese Erfahrung hat man ja gemacht. Offenbar haben ja damals bei den Montagsdemonstrationen, als die Situation zu kippen drohte, als also Polizei und Kampfgruppen und Armee bewaffnet wurden und um Leipzig zusammengezogen worden waren, hatte man sich ja offenbar bei den Freunden, also bei den sowjetischen Truppenteilen, versichert, ob sie im Eventualfall ihnen zur Seite stehen würden, wie schon einmal im Jahre 1953. Und da scheint die Entscheidung gewesen, das ist eure Angelegenheit, das geht uns nicht an. Aber nichtsdestoweniger, latent bestand ja immer die Angst. Was geschieht? Was wäre denn wirklich geschehen, wenn plötzlich man hätte die SED hinweggefegt? Das stand ja auf des Messers Schneide. Der vierte November in Berlin, als es diese Demonstration der einer reichlichen halben Million gab, praktisch der Höhepunkt aller Umgestaltung, der sogenannten Wende, da habe ich manchen gesehen, dem das Herz in die Hose gerutscht war. Was wäre gewesen, wenn die Forderung wirklich SED weg? Es ist ja vereinzelt gekommen. Man hat den Schabowski ja ausgepfiffen, den Markus Wolf ja ausgepfiffen. Das sind ja alles ganz deutliche Zeichen gewesen. Was wäre gekommen? Wie hätten die Russen agiert? Das ist natürlich eine rein hypothetische Frage. Hätten sie sich zurückgezogen? Ich neige dazu, das zu bejahen, weil seit etwa 87 der damals recht einflussreiche Berater Gorbatschows, der Tschitschew, ein Germanist übrigens, offen in Moskau von der Aufgabe der DDR gesprochen hat, von der Preisgabe der DDR, um sich den Weg nach Europa zu ebnen. Das war der einzige Weg der Sowjetunion, nach Europa zu kommen. Aber vielleicht ist deshalb auch die Frage nach der Macht nicht gestellt worden, weil man um keinen Preis die Frage der Wiedervereinigung diskutieren wollte. Aber diese Frage ist noch offen gewesen, wie denn die Westlinke reagiert hat. Ich sagte erst, dass der Einfluss der Westlinken auf die Opposition der DDR trotz ihrer Zerschliffenheit im Westen außerordentlich groß war. Nun hat man nicht etwas Bestimmtes gesucht, sondern man nahm alles, was man kriegen konnte. Also man las trotzkistische Literatur, man las maoistische Literatur. Es gab ja auch die maoistische, es gab ja eine KPD der DDR-ML, gab es ja. Eine maoistische Partei in der DDR, es gab eine Sektion DDR, der KPD-ML, die gab es ja in der DDR, die dann auch verfolgt und eingesperrt wurde. Man weiß sehr wenig darüber und ich habe immer den Eindruck nie ganz verbunden, dass diese ganze Kiste eigentlich eine Sache war, die Stasi selbst aufgezogen hat. Aber ich kann weder für das eine noch für das andere exakte Belege finden. Das Einzige, was für meine These spricht, dass die früheren Protagonisten der KPdML bisher über diese Geschichte schweigen. Das ist das Einzige, was für diese These spricht. Aber es ist eine These, es ist noch kein Argument. Und der Einfluss war enorm. Ich habe damals auch alles Mögliche gelesen, was mir in die Hände kam. Anarchistische Literatur, marxistische Literatur, die ja nicht so lebens, so tot war wie in der DDR. Maoistische Literatur, trotzkistische Literatur. Und man hat sich natürlich mit allen Dingen befasst. Und aus dem, was man bekam, machte man sein eigenes Patchwork. Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Und hat das für sich, man hat sich wie aus einem Steinbruch bedient, um sein eigenes Haus zu bauen. Und es gab ja auch Kontakte von Westlinken zur DDR-Opposition, die sehr unterschiedlich gelagert waren. Die Grünen insgesamt hatten immer ein sehr distanziertes Verhältnis zur Opposition, mit Ausnahme von Petra Kelly und Bastian. Die beiden sind regelmäßig nach Berlin gekommen, haben regelmäßig Kontakt gehabt. Aber es war auch nicht unbedingt nötig. Mit der Ausweisung von Roland Jahn, einem der Jenenser, ist es ja gelungen, der hat plötzlich Folgendes gemacht. Nicht wie andere, die ausgewiesen aus der DDR wurden oder die DDR verlassen mussten oder die freigekauft wurden oder die auch weg wollten, war es ja bis dato, bis Mitte der 80er war es ja so gewesen, dass man die Kontakte zur früheren oppositionellen Szene faktisch abgebrochen hat. Man hatte genug zu tun, sein neues Leben in der Bundesrepublik in den Griff zu bekommen. Und mit Roland Jahn setzte plötzlich eine ganz neue Orientierung ein. Er sagte, ich bin jetzt im Westen quasi als Verbindungsmann für meine Freunde und Genossen in der DDR-Opposition und ich werde sie aus besten Möglichkeiten, die ich hier für sie auftun kann, unterstützen. Und damals entstand dann ja dann auch Radio Glasnost, das gesendet wurde. Und da gab es einmal die Woche eine Stunde Nachrichten aus der DDR, die man dann hören konnte. Von West-Berlin aus. Ich weiß nicht, war das, glaube ich, ich weiß nicht, ob das bei 100,6 kam. Ich weiß es nicht mehr genau, auf welchem Radiosender das kam. Und er hat dann auch Materialien reingeschleust, er hat dann Kontakte geknüpft in Westdeutschland und in West-Berlin und hat immer wieder, da sind Materialien rübergeschleust worden, das sind war faktisch ein Informationsaustausch in beiden Seiten. Hinzu kam, dass man sich zunehmend auch der westlichen Medien bediente. Das war eine ganz wichtige Erfahrung. Wer nicht bekannt ist, wenn Aktionen nicht bekannt werden, können sie kriminalisiert werden. Zum eigenen Schutz wurden also Aktionen mit den Medien vereinbart. Die waren dann natürlich da. Die hatten Einschaltquoten, die hatten sensationelle Berichte und so weiter und so fort. Aber zugleich war das ein Schutz für die Oppositionellen in der DDR. Ein richtiger Schutz. Sie waren bekannt und sofort konnten entsprechende Gremien im Westen dann vorstellig werden, konnten kritisch werden. Hinzu kam ja, dass sich Honecker in dieser Zeit um ein besonderes Verhältnis auch zur Bundesrepublik bemühte, der Milliardenkritik, den Kredit, den Strauß ja noch eingefädelt hatte und so weiter und so fort. Also man wollte ja auch Geld von der Bundesrepublik. Man wollte also auch ein bisschen die Gefängnisse leeren, indem man ein paar Leute verkaufte, die man nicht mehr haben wollte und was weiß ich. Das heißt, man hat die Leute nicht verkauft, sondern man hat sich so, war die offizielle DDR-Lesart, ihre Ausbildung bezahlen lassen. Ja, praktisch der. Und hat sie dann die Arbeitskräfte verliehen. Und das hat aber alles dazu geführt, dass also an all diesen kritischen Situationen der westdeutsche Politiker immer wieder vorstellig wurde, teilweise mit konkreten Namenslisten und gesagt hat, die Leute, was ist mit denen? Und damit stand natürlich auch die DDR-Regierung und vor allen Dingen die SED, was ja in dem Fall wirklich identisch ist, politisch unter Druck. Und deswegen konnte man auch nicht mehr in der brachialen Art und Weise, wie man es noch in den 50er Jahren und in den 60ern getan hat, mit Oppositionellen umspringen. Weil die Lösung der deutschen Frage in Oppositionskreisen immer debattiert wurde, dass dies erst, also in der Gestalt debattiert wurde, dass das erst geschehen könne, wenn die europäische Frage gelöst werde, oder anders ausgedrückt, das könne man erst in einem europäischen Kontext entscheiden. Erst dann sei die Lösung der deutschen Frage da. Aber nichtsdestoweniger kann ich mich an eine Äußerung von Schorlemmer am 4. November erinnern, die mir als Lösung der deutschen Frage, sondern als Wiedervereinigungspostulat sofort aufkam. Also es macht keiner außer mir, aber Schorlemmer sprach von der deutschen Nationalhymne. Und zwar ging es um Auferstanden aus Ruinen, aus der DDR-Nationalhymne, wo es ja dann darum geht, Deutschland eigentlich Vaterland. Und er hat die Zeile nicht zitiert und er sagte, bald werden, es war ja in der DDR üblich, die nicht mehr zu singen. Und er sagte, bald werden sie wir sie auch wieder singen können. Und das habe ich als eine deutliche Anspielung auf die Wiedervereinigung interpretiert oder auf die Vereinigung interpretiert, von Anfang an. Und diese Kiste ist ja dann mit der Öffnung der Mauer am 9. November ganz schnell unter den Tisch gefallen. Dann waren plötzlich andere Interessen im Vordergrund. Man hat also die schweigende Watte zu den Krabbeltischen von Woolworth und C&A geschickt und es war plötzlich eine ganz andere Diskussion in Deutschland. Und da, in dieser Zeit kippt dann auch ganz radikal, wir sind ein Volk, wir sind das Volk in wir sind ein Volk. Das kippt in dieser Zeit. Und ich kann mich noch entsinnen, dass Leute plötzlich ganz fassungslos dastanden und sagten, was sind das für Leute hier, die kennen wir gar nicht. Wo kommen die plötzlich her? Und vor allen Dingen, was erzählen die? Das Erstaunen vielmehr darüber, das sind ja andere Leute, die was ganz anderes erzählen. Das ging in einem ganz schnellen Prozess. Und hier erweist sich ganz einfach, dass man hätte die Machtfrage stellen müssen. Aber man hatte ja zu viel Angst. Das ging ja, die Ereignisse gingen ja schneller als die eigenen Denkprozesse. Man hatte ja einfach zu viel Angst, der Repression zu erliegen, erschossen zu werden. Es war, Anfang Oktober war die Angst in Leipzig präsent, erschossen zu werden. Der Platz des himmlischen Friedens, der war in den Köpfen. Und die ganze Republik schaute angstvoll nach Leipzig. Ich glaube auch jene, die sonst mit Opposition nichts am Hut hatten. Du, da ist jemand, musste mit dem. Die wollten keine Wiedervereinigung oder Vereinigung. Die wollten keine. Also Mitterrand ist ja davon ausgegangen, dass die Russen das gar nicht wollten. Und die damals war die Maggie Thatcher noch an der Regierung, die wollte das auch nicht. Auch die Italiener wollten das nicht. Das muss man sagen, das war ein ziemlicher Alleingang von Helmut Kohl gewesen. Er hat die Gunst der Stunde genutzt. Ja, warum nicht? Es ist vielleicht die alte Angst, Deutschland wieder in der Mittellage, die Angst vor einem Vereinigten Deutschland, das natürlich auch eine enorme ökonomische Macht. Bisher ist es ja so gewesen, dass Deutschland zwar ein ökonomischer Riese war, aber politisch ein Zwerg. Und man hatte möglicherweise die Angst, dass dadurch Deutschland zu einem politischen Riesen wird und dann die europäische Führungsmacht wird. Dem konnte allerdings Helmut Kohl dadurch begegnen, indem er immer wieder die französisch-deutsche Achse als Haupttriebkraft in der europäischen Einigung beschworen hat und hat gesagt, wir müssen eingebunden werden in europäische Prozesse, damit diese Gefahr nicht besteht. Also das kann Helmut Kohl viel nachsagen, aber ein Europäer ersten Ranges ist er gewesen. Und dann hat natürlich der Kohl das mit dem Gorbatschow schnell ausgehandelt. Und dieses Strickjackengespräch auf der Krim ist ja bekannt geworden. Und die Amis haben es ja auch begriffen, was los ist. Und wenn die Amis und die Russen sich einig waren, einer der seltenen Fälle ist, dass in den sogenannten 2+4 Verhandlungen schnell entschieden wurden, wobei der Außenminister der DDR, zunächst Oskar Fischer, später Markus Meckel, nie mehr als nur Statisten waren. Das ist auf ganz anderen Ebenen erschienen. Und das ist ja das so gewesen, damit ist quasi ein Friedensvertrag geschlossen worden, in gewisser Hinsicht, ohne dass es den Namen hat. Und damit war die sogenannte Vereinigung oder Wiedervereinigung perfekt. Es war ja keine Wiedervereinigung. Das ist ja ein sachlich falscher Begriff. Es haben sich also zwei Teile vereinigt oder ein Teil ist dem anderen beigetreten. Das wäre exakter nach Artikel 23. Also ging das also nicht nur in Ostdeutschland, das muss nicht aus. Also das europäische Ausland vollkommen dagegen. Also nach dem, was ich gehört habe, war dagegen, aber Deutschland war dafür, beide Teile Deutschlands. Und Kohl hat einfach die Gunst der Stunde genutzt, dies zu tun. Und es lag auf der Straße, wie die Macht auf der Straße lag im Oktober, man hätte sie nur aufheben müssen. Aber es war zu viel Angst. Ich bringe ein anderes Beispiel. Ich wusste zu dem Zeitpunkt im Oktober, November, dass es eine radikale Veränderung im akademischen Universum geben wird. Und meine Forderung war, sofort alle Professoren zu entlassen. Alle DDR-Professoren rauszuschmeißen. Vor allen Dingen in den sozialwissenschaftlichen Fächern, weil sie sich oft genug zu Hure gemacht haben. Alle Stellen auszuschreiben, international auszuschreiben, unter Präferierung von Ostdeutschen. Also unter durchaus Vorzugsbehandlung. Gute Leute, also bei einem oder zwei wusste ich sofort, ist das eine Formsache. Es wirklich zu schaffen, nicht dass drittklassige Leute oder dass aus dem Westen auf die Stellen kommen, sondern dass auch der ostdeutsche Mittelbau eine Chance hat, dass ostdeutsche Professoren eine Chance haben. Aber vor allen Dingen ging es mir um eine Internationalisierung der ganzen Geschichte. Und es hat leider nicht geklappt. Aus Angst haben sie das nicht gemacht. Da sagten mir Professoren, ja, was sollen wir denn machen? Da sind wir arbeitslos. Ich sage, na und? Heute sind sie auch arbeitslos, aber mit einer relativ guten Rente. Und es lief einfach nicht. Man hätte jemanden finden müssen, einen der Professoren, der faktisch alle rausschmeißt und sich selbst zum Institutschef macht. Und selbst das war unmöglich. Es ging einfach nicht. Und das ist diese Angst. Die Angst zu agieren. Und in solch historischen Situationen muss man einfach agieren. Sonst wird man einfach überrollt. Und was haben wir heute an den Unis? Wir haben im Prinzip den Arbeitslosenstau der westdeutschen Privatdozenten abgebaut. Neben einer Reihe von wirklich hervorragenden Leuten ist ziemlich viel Mist gekommen. Das ist das Problem. Also nur das, was ich mir aus der Literatur gelesen habe, aus der kritischen Literatur, sagen wir es mal so. Es hätte eine Vielzahl von Produktionsvermögen und Arbeitsplätzen hätten gerettet werden können. Bei einer klugen, nicht nur auf das Wohl der westdeutschen Konkurrenz bedachten Wirtschaftspolitik. Dasselbe ist es ja mit den Zeitschriften gewesen. Es ist ja in den Zeitschriften, die man so verkauft hat, die plötzlich verschwunden sind, die man nicht mehr wollte, weil man dann die eigenen verbreiten wollte. Ich rede nicht von den ehemaligen Zeitschriften der Bezirksleitung. Nicht von denen, sondern von anderen, beispielsweise Wochenpost, Neue Berliner Illustrierte und so eine Sache, die eine relativ hohe Auflage hatten. Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen zu diesem ab 85. Warum diese Dynamik? Und ich habe immer davon gesprochen, es ist eine neue Generation an Oppositionellen herangewachsen. Und diese neue Opposition haben sich durchaus als Berufsrevolutionäre verstanden. Die haben Opposition als Beruf betrieben. Das war ihr Beruf. Und man muss sagen, dass es faktisch schon ein Charakteristikum für sie ist, dass persönliche Existenz und politisch-gesellschaftliches Engagement unmittelbar zusammenhängen. Die waren gekettet. Das ist das eigentlich Neue dieser politisch-alternativen Gruppen der 70er, 80er Jahre, vor allen Dingen ab 85. Man ging darin auf Politik als Berufung, Opposition als Beruf und Berufung. Und deswegen haben ja viele erst nach 89 angefangen, einen neuen Lebensweg einzuschlagen, ihr Leben neu zu gliedern. Sie haben im Prinzip das erreicht, was sie wollten. Nicht alles, aber doch vieles erreicht. Und hatten dann die Chance zu sagen, jetzt mache ich das, was ich immer machen wollte, aber zu DDR-Zeit nicht machen wollte und hätte auch nicht hätte können. Also viele fingen dann an zu studieren. Jura, das war in der DDR ja ein sehr exklusives Studium. Man konnte dann vor allen Dingen, wenn man das Studium beendet hatte, nicht Rechtsanwalt werden, weil die Zahl der Rechtsanwälte limitiert war. Man konnte Staatsanwalt werden oder irgendwo Jurist, irgendwo im Betrieb und sowas. Oder viele haben dann angefangen, Philosophie zu studieren, die ich kenne, andere Ökonomie. Theologie war ihnen immer offen, das haben die wenigsten studiert. Aber manche machen immer noch das, was sie immer gemacht haben. Arbeiten irgendwie im sozialen Bereich und es gibt nicht wenige von ihnen, die heute auch von Sozialhilfe leben. Es gibt nicht wenige. Man kann das rein quantitativ nicht auffächern, aber ich kenne eine ganze Masse von Leuten. Was soll das dann heißen? Nun ja, gar nichts. Erstmal so nur feststellen, dass es so ist. Dass es so ist. Also es kann ja zum einen helfen, dass immer noch in einer Verweigerungshaltung leben. Nee, das würde ich nicht sagen. Aber ich meine, es hat sie auch geprägt. Dieses Leben hat sie auch geprägt. Und wir sind nicht mit den nötigen Ellenbogen ausgestattet, so lange im Team zu verharren, bis man stark genug ist, um das Team wegzukicken. Was soll das jetzt heißen? Ja, sie sind einfach Mitmenschen geblieben und sie sagen, sie wollen sich, also sie sagen vielleicht auch, sie wollen sich dieser Hatz nicht aussetzen, sie wollen nicht gegen ihre Mitmenschen mit Ellenbogen hantieren, sondern sie wollen mitmenschlich bleiben. Vielleicht ist das so, ich weiß es nicht. Ich habe sehr unterschiedliche Gespräche mit ihnen gehabt dazu. Und andere sagen dann einfach, du, ich kann nichts anderes. Ich will auch nichts anderes und ich lebe glücklich so. Ja, ist auch eine Haltung, die man akzeptieren sollte. Wie weit hat dieser staatliche Bankrott oder der Abwärtsdruck bei Ihnen beigetragen? Also, ja, eben bekannt, dass die DDR finanziell ziemlich am Ende war. Ja, da gehen die Meinungen eben auseinander. Also, Ökonomen sagen, es stimme ja so gar nicht. Ja, also da bin ich auch zu wenig firm, wie das wirklich ist. Fakt ist, dass natürlich Betriebe und dergleichen in vielerlei Beziehungen veraltet waren, aber es gab auch ganz moderne Unternehmen, die hochmodern waren, die heute geschlossen sind. Aber die sind deshalb geschlossen worden, weil man natürlich auch ein System kaputt reden kann, selbst wenn es noch nicht kaputt ist. Und wenn man dann natürlich immer den Konkurrenten präferiert, dass er das übernehmen kann, dann ist der natürlich daran interessiert, seine Überkapazitäten, die er sowieso hat, nur nicht noch weiter aufzustocken, sondern macht natürlich, er nimmt die Gelder, er nimmt die Immobilie und fährt das andere runter. Er hat ja dann eine gute Industrie und die läuft ja weiter. So ist es ja vielfach gelaufen in Westdeutschland. Man hätte es nicht an deutsche Konkurrenten, sondern an internationale Konkurrenten geben müssen. Das ist das, was die Treuhand in weiten Phasen versäumt hat, in meiner Hinsicht. Und es gab auch kein deutliches Wort, zumindest der Kritik aus früheren oppositionellen Kreisen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass sie in diesem Bereich keine Erfahrung hatten. Das wäre notwendig gewesen. Und man spricht ja auch davon, es wäre deshalb weggebrochen, weil die RGW-Staaten weggebrochen sind. Das stimmt ja gar nicht. Es ist nur die Produktion der DDR dorthin weggebrochen. Dieselbe Produktion aus Westdeutschland ist ja nach wie vor dahin geliefert worden. Nur das Problem ist, dass dieselben Leute, die die Produktion aus Westdeutschland nach Russland geschickt haben, dieselben, die faktisch ihre Konkurrenzbetriebe im Osten gekriegt haben. Und deswegen ist es weggebrochen. Also manchmal ist es ganz simpel.